Kneipenszene 2. Ein Traum von Lincher, Männer mit schwarz verschleierten Köpfen wie die bösen Ninjas aus einem Bruce Lee-Film. Bruder Ömer, du hast es bestimmt gehört, Yılmaz liegt auf der Intensivstation. Du schuldest uns noch 250 Mark, wenn du es hast. Leider, ich hab nichts. Bitte sag meiner Frau nichts davon. Ich sage es ihr nicht, aber hast du wirklich nichts? Es ist sehr eilig. Auch ein kleiner Betrag würde uns schon helfen. Es tut mir leid. Du weißt, bin gerade arbeitslos, hab auch keinen, der mir jetzt Geld leihen könnte. Und du, Bruder Süleyman? Der Gerichtsvollzieher hat sich schon angekündigt. 1500 Mark stehen hier in diesem Heft. In den letzten 3 Jahren hast du gegessen, getrunken, aber keinen Pfennig gezahlt. Das stimmt nicht. Mehr als 50 Mark können es nicht sein. Da irrst du dich, Schwester Fatma. Bitte lüg nicht. Erst vor 3 Monaten hast du um Mitternacht bei uns angeklopft. Die Stadtwerke hatten euch den Strom gesperrt. Kinder und Frau frieren, hast du mir erzählt. Du wolltest 300 Mark. Ich hab's dir doch gegeben. Das Geld habe ich längst dem Yılmaz zurückgegeben. Wann? Was habe ich dir damals gesagt? Das Geld solltest du mir geben. So war unsere Abmachung. In all den Jahren habe ich euch alle wie Brüder gesehen. Wo bleibt die Dankbarkeit? Wenn du es Yılmaz gegeben hättest, wäre dein Name nicht mehr auf dieser Liste. Ich kenne doch meinen Mann. Er ist faul und leichtsinnig, aber auch ehrlich. Ihr seid alle älter als ich. Ich will nicht unhöflich sein, doch ihr seht meine Situation. Yılmaz und Mustafa beide liegen schwer krank im Bett. Wen soll ich um Hilfe bitten, wenn nicht euch? Heute Morgen habe ich die Summen zusammengerechnet. 80.000 deutsche Mark stehen in diesem Heft noch offen. Und jetzt tut ihr so, als ob ich Geld von euch erbetteln würde. Vergiss nicht, dass du eine Frau bist. Bei fremden Männern anzuklopfen könnte deine Ehre schaden. Nicht alle sind so vernünftig wie wir. Geh nach Hause, kümmere dich um deine Kinder, um deinen kranken Mann. Bruder Ibrahim, verstehst du mich nicht? Ich bin eine Mutter, habe 2 kleine Kinder, eine alte Mutter, einen kranken Mann. Alle wollen versorgt werden. Verstehst du nicht? Ich will doch nur mein Geld zurück. Das Geld, das mir zusteht. Verstehst du mich? Ha? Verstehst du mich? Die Kneipe bleibt geschlossen. 9 Münder wollen gefüttert werden. Die Schwägerin und ich arbeiten. Mutter kocht das Essen. Die Männer bleiben den ganzen Tag in ihren Pyjamas. Dieser Glaube, die Jugend vergehe nie. Die Bullen von gestern liegen nun mit Kathetern, mit Beatmungsgeräten flach. Der Dorn im Auge. Fatma. Ich kann mich noch an das Gesicht meines Vaters erinnern, auch wenn es für immer in einem Nebel steht, seine tiefen Züge, die spitze Nase. Ich mochte Fisch sehr, er auch. Einmal in der Woche, freitags, verkaufte er Mohn auf dem Getreidemarkt und kaufte dann auf dem Fischmarkt 2 Forellen. Nur für mich und für meine Tochter. Ich bin 10 Jahre alt. Vorne im Hof versammelt sich eine Menschenmenge. Die Stimmen, die Klagen werden immer lauter. Er liegt auf einem Pferdewagen. Sein Gesicht ist wie in Stein gemeißelt. Der Boden ist kalt. Der Boden ist kalt. Das Weinen meiner Mutter trennt den Himmel in der Mitte. Osmambi ist gestorben, höre ich aus der Menge, die immer größer wird. Dinca, seit diesem Tag trage ich den Buckel auf dem Rücken, seit diesem Moment. Die Wahrheit hat mir keiner gesagt. Einmal heißt es, er starb an Herzversagen. Einmal, er wurde von der Getreidemafia erschossen. Deine Oma darf ihm nicht nahe kommen, den Körper ihres Mannes nicht mehr berühren. Ab dem Moment, wenn der Mann den letzten Atemzug aussaugt, ist die Frau nur noch eine Fremde, eine Witwe, die sich nach der Sitte zu verhalten hat. Der Boden unseres Hauses, ein Haus mit 40 Fenstern und Türen, brach an dem Tag für mich ein. Mutter weinte 3 Tage lang auf der Türschwelle. Und nach diesen 3 Tagen sprach sie wie ein Berg. »Räumt alles auf, räumt alles auf, wir fahren in die Stadt.« »Die Geschichte kennst du. Den wenigen Besitz luden wir auf einen Pferdewagen und zogen in die Stadt. Wir werden ab jetzt zusammenhalten, unser Brot selber verdienen, den Kopf nie beugen.« Die Zeiten haben sich Gott sei Dank geändert, aber damals war es unangebracht, als Witwe unter die Menschen zu gehen. Ein lautes Wort, ein Lachen und schon warst du als Nutte abgestempelt. Auch als Waise hattest du dich zu benehmen, denn der Bastardfleck klebte dir immer im Nacken. Der Vater hatte der Beschützer zu sein, und ohne ihn warst du im Besitz von allen, du gehörtest nun der Willkür der Menschen. Seit dem Mittag, als mein Vater wie eine Skulptur im Hof lag, spürte ich einen Meißel in meinem Rücken, der den Buckel formen sollte. Unter der Aufsicht der Nachbarin flickte ich kaputte Kelims, besuchte später einen Schneiderkurs. Ich durfte keine Schande über Mutter bringen, das hätte uns allen das Genick gebrochen. Deshalb bewegte ich mich jede Sekunde wie auf Stacheln. Ich konnte nie vorsichtig genug sein. Eines Tages stand dein Papa vor mir. Meine Mutter wollte ihn nicht als Schwiegersohn, doch der Onkel sagte trotzdem zu. Fatma soll den Weg für ihre Brüder pflastern. Junge Menschen sprechen oft über das Verliebtsein. Für mich war es ein fremdes Gefühl. Sowas habe ich viel später in Filmen mit Türkan Şoray gesehen. Dann kam ich hier an. Die Bahnhöfe, die Waggons, enge Räume, nasse Wohnungen, Möbel mit fehlenden Füßen. Kein Vater, kein Vaterland. Der zweite Schritt der Entwurzelung begann. Mit der Zeit, mit viel Stolpern und Hinken, habe ich meinen Platz gefunden. Auch mit dieser Kerbe, diesem Einschnitt zu leben, lernte ich mit der Zeit. Eine Frau, eine Waise, eine Arbeiterin, eine Migrantin. Ich war von so vielem gezeichnet. Nach 14 Jahren kamst du, nach 17 Jahren Özgür. Ich habe die Sprache zuerst gebrochen, dann gelernt. Dann die Tuberkulose, die Entzündungen, der Verschleiß im ganzen Skelett. Ich weiß, ich wiederhole mich oft, aber was ich dir sagen will, Dincer, keiner verlässt ohne Grund, ohne tiefe Zerrissenheit seinen Geburtsort. Keiner tut das, der von seiner Arbeit, seiner Ernte satt wird. Ich spreche natürlich nur für mein Milieu, von kleinen Menschen. Die Reaktionen der Menschen in Deutschland waren unterschiedlich. Manche haben uns freundlich empfangen. Manche haben uns als Bedrohung gesehen. Für manche waren wir Menschen zweiter Klasse. Einige dachten sogar, wir würden ihnen die Arbeit wegnehmen. Die Arbeit, Waschanlagen, Putzarbeiten, Gießereien, Bergwerke. Unsere einzige Opposition war, mehr zu arbeiten. Und jeder abwertende Blick hat größeren Ehrgeiz ausgelöst. Das fremde Kraut wuchs in Deutschland Tag für Tag weiter. Und in diesem Wirbel sind viele von uns auch verloren gegangen. Einige kamen mit den neuen Umständen nicht klar. Viele sind vor Heimweh zusammengebrochen. Viele haben den Verstand verloren. Solange du funktioniertest, war es in Ordnung. Aber sobald sich ein wenig Rost ansetzte, der Mahlstein sich nicht drehte, warst du nichts als eine Last für den Staat. Schmarotzer, der Sklave des sich selbst hochpreisenden sozialen Systems. Heute siehst du, dass sich einige in der Türkei ihre Häuser gebaut haben, hin und her pendeln. Aber viele haben ihre Rente höchstens 2 Jahre genossen und ein großer Teil hat es nicht mal bis zur Rente geschafft. Ihre gebauten Häuser stehen nun leer. Viele erlebten ihre Rückkehr nur noch im Sarg. Viele sind verweht, ohne Zweige, ohne Wurzeln. Sie tragen ihre verschwiegenen Geschichten mit sich. Ich sage es immer wieder, zwischen Himmel und Erde haben sich hier Millionen Geschichten aufgestapelt. Du versuchst jetzt, einen Bruchteil davon aufzuschreiben. Schön. Wir haben uns das nie getraut. Wir sahen Offenheit als Schwäche. Ihr, deine Generation, wird vielleicht all das Aufgestapelte hemmungslos lüften, in die Welt streuen. Glaub mir, auch wenn ich es spät begriffen habe, was dein Schreiben bedeutet, es füllt in mir eine Leere. Bitte, schreib weiter. Auch das hier. Das alles musst du aufschreiben. Du denkst, alles hat seinen Weg gefunden. Die Erde auf dem Boden hat sich festgetreten. Aber dann weht wieder ein neuer Wind, raubt dir die Stabilität, reißt Türen und Fenster aus deinem Haus. Du glaubst, weil deine Kinder hier geboren sind, werden sie hier bleiben. Denkst, die brauchen nicht mehr dieses gespaltene Gefühl. Die haben einen festen Ort. Und dann brennt es auf dem Bildschirm. Die Geborgenheit, die für uns alle einen hohen Preis hatte, kann wieder in Schutt und Asche zerfallen. Es fing mit dem Brand in Mölln an. Kurz danach sahen wir die gleichen Flammen in Solingen. Verkohlte Dächer fielen auf unsere Köpfe. Ein Frost wehte nun durch unsere Zimmer. Die nächsten Nächte habe ich schlaflos am Fenster verbracht. Jeder Schatten umzingelte meinen Körper mit einer neuen Angst. Ich musste tagelang an die Mutter denken, die mit ihrem Kind in ihren Armen aus dem Fenster gesprungen ist. Ich weiß, vor dem Springen hatte sie bestimmt schon ihr eigenes Leben aufgegeben. Sie wollte nur noch ihr Kind retten. Sollte es selbst nach 30 Jahren für uns keine neue Heimat geben? Diese Frage hat uns alle berührt. Eiserne Gitter streckten sich um uns in die Höhe. Jeder war nun ein Häftling. Die Täter hatten gewusst, dass viele wehrlose Menschen in diesem Haus lebten. Sie kannten unsere schwachen Stellen. Diese Bosheit verstand ich nicht. Es ging einfach nicht in meinen Kopf rein. Haben ihre Hände dabei nicht gezittert? Mit welch armseligem Stoff waren ihre Augen verbunden? Das bedeutet, Dinscher, der Mensch mit seinem rohen Fleisch ist verdammt. Die Wut, die Rachegelüste, das Töten, die Urinstinkte kann man nicht aus der Welt schaffen. Den Kindern soll es ein bisschen ruhiger ergehen. Die sollen in dieser Gesellschaft ihren Frieden haben, war der Gedanke meiner Generation. Aber in diesen Flammen verkohlten auch unsere Hoffnungen. Diese Flammen umzingelten nun auch euch. Wie schon gesagt, keiner verlässt aus purem Spaß sein Land, seine Erde. Auch wir strebten nach einem besseren Leben. Sollte der Preis wirklich so hoch sein? Wir brauchen euch, hatte man uns gesagt. Gut, wir waren da. Überstunden? Gerne. Wochenenden? Ja, wir arbeiteten durch. Deutschland zählt heute zu den mächtigsten Ländern der Welt. Und warum? Wie kam es dazu? Haben wir wirklich nichts beigetragen? Der Mensch weiß, was er nehmen kann. Das Geben ist die Würde einer geschliffenen Seele. Wo diese fehlt, wo der Mensch als Schuldner steht, kann er schamlos, ohne Gewissen Missgunst verbreiten. Diese wehrlosen Menschen in den Flammen haben einen Brief hinterlassen, der halb verbrannt in unseren Schubladen liegt. Einen stillen Vorwurf. Nicht nur wir, auch die Täter stehen mit uns in diesen Flammen, auch dieses Land. Glaubst du, das Feuer brennt nur an einem Ort? Nein, auch den Täter reißt es in seine Lohe. Es lässt ihn nicht mehr los. Nun lagen Kränze überall, Kerzen brannten zum Andenken an die Opfer. Menschen versammelten sich auf den Straßen. Im Parlament gab es Schweigeminuten. Wie du weißt, hat die Politik die besondere Gabe, alles in Wörter zu schmücken. Und als Trostspende kann sie jede Straßenecke mit Kränzen versehen. Am nächsten Tag werden die Kränze und Wörter wieder aufgesammelt. Und dir wird gezeigt, wer du eigentlich bist und sein sollst. Ich verstehe ja nichts von der Politik, aber ich ahne, wir ahnen es, wenn wir heute noch in der Ausländerbehörde vor den Beamten stehen, wenn wir der Migrationspolitik ausgeliefert sind. Du ahnst, diese Grenze bedeuten nicht mehr und nicht weniger als ein Schmerzpflaster. Seit Jahren sprechen Politiker über das gelungene Zusammenleben, über das Zusammensein. Sie sprechen im Namen von Fatma, im Namen von Gürsün, Hatice, Gülistan, Hülya, im Namen von Saime, im Namen von Menschen, die 30, 40, 50 Jahre in Fabriken, Bergwerken, auf Feldern gearbeitet haben. Dann wunderst du dich? Ah, so viel wissen die schon. Doch ohne Fernsehkameras betreten sie niemals deine Wohnung. Ohne diese Möglichkeit der Selbstdarstellung trinken sie kein Glas Tee mit dir. Aber über dich reden, über deine Lage bestimmen, Urteile treffen, das können sie. Und du hörst alles. Du weißt, die spielen auch nur ihre Rolle. Vielleicht sind die noch ärmer dran als wir. Wir hatten zumindest die Möglichkeit, in den Spiegel zu schauen. Kennen jede Naht auf unserer Haut, jeden Bruch in unserem Skelett. Besonders in den letzten Jahren sieht man wieder Wahlplakate, auf denen den Einwanderern der Rückweg gezeigt wird. Hier am Ingenhofenpark habe ich ein Plakat gesehen, auf dem eine Frau mit Kopftuch abgebildet ist, in ihrer Hand einen Koffer. Ihr wünscht man eine schöne Heimreise. Das habe ich gesehen, Dinja. Das hat mir dieses Land zu sehen gegeben. Ich stand vor diesem Plakat. Ich stand in Flammen. Im Namen von Demokratie und Meinungsfreiheit hat man uns nach 40 Jahren wieder solche Plakate gezeigt. Wenn man unter Meinungsfreiheit solche Taten erlaubt, wofür waren die ganzen Kränze, diese Schweigeminuten, diese Inszenierungen im Parlament? Es ist doch unser Recht, nach Jahren des Zusammenlebens ein wenig Ehrlichkeit zu erwarten. Wenn es wirklich Demokratie in diesem Land gibt, wenn die Regierenden wirklich Wert auf Meinungsfreiheit legen, sollen die mich mal bitte ins Parlament einladen und ans Mikrofon stellen. Denkst du, ich werde kein Wort herausbringen? Natürlich werde ich das. Natürlich kann ich mit jedem Wort auf die Köpfe hauen, einen Spiegel vor die Gesichter stellen. Aber wer will das schon ertragen? Für diese Rednerpulte musst du von guten Messern geschnitzt sein. Unser einer ist viel zu müde dafür. Aber irgendwann werden die es auch kapieren. Nur mit Regeln, Bestimmungen, Listen, Zahlen wird niemand Ruhe finden. Dafür braucht man ein wenig mehr an Mut. Den Mut, den anderen aus der unteren Schicht in die Augen zu schauen. So viel Mut sollte man der Demokratie zutrauen, oder? Gott, jetzt rede ich auch schon wie eine von denen. Ach, Dinsche, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Es ist traurig genug. Im Elternhaus, im Vaterland, hier in Deutschland, egal wo ich war, überall habe ich den Buckel mitgetragen. Diese gesenkten Blicke. Alle haben mir erklärt, was ich zu machen habe. Alle haben das Recht zu bestimmen, für sich beansprucht. Niemand wollte wissen, wie es mir, wie es uns ging. Alle wussten, das Feuer war überall, unter jedem Teppich, in jeder Ecke. Das Feuer wird weitergetragen von Generation zu Generation. Und je länger man schweigt, desto tiefer sinkt es in seinen Divan. Das Lied der Mütter vor dem Parlament. Vor dem Parlament stehen Frauen in Arbeitskitteln. An einer Hand ihre Kinder, in der anderen ihre Feilen, Bohrmaschinen, Schaber. Die Mütter werden bei ihrer Anklage von einer Hochzeitsbank unterstützt. Instrumente, Davul, Saz, Surna, Keyboard. Wir saßen im Zug. Zwischen unseren zitternden Beinen zitterten die Holzkoffer. Diese Fahrt war unser Schicksal. Es durfte kein Zurück mehr geben. Es gab auch kein Zurück. Nach drei Tagen, drei Nächten standen wir am Bahnsteig mit den zitternden Holzkoffern zwischen unseren zitternden Beinen. Da fing es an mit sprachlosen Angriffen. Rukie, jetzt gehen wir, wie wir gekommen sind, mit dem letzten Bissen eures Brotes, halb dankbar, halb enttäuscht, leise unterm Vollmond. Können wir abrechnen, Deutschland? Wie viel schulden wir dir? Zuerst der Ruß der Bergwerke, die Nachkriegszeitmöbel, die stehende Kloschüssel, das alte Radio, die wundblühenden Lieder, der schwarze Kasten, die Barfüße von Heidi, die Schuhfabrik, die Akkordarbeit, Schweigen, der erste Lohnstreifen, der Adler auf den Geldscheinen. Schweigen. Janet, die verkrüppelte Jugend, den unbefleckten Sonnenschein sammeln wir im Baumschatten ein. Habt keine Angst, den Kastanienbaum lassen wir hier und nehmen als Wintervorrat nur die stachligen Schalen. Wie viel kostet der Zoll? Das Fotostudio. Lebensbeweis für die Zurückgelassenen, die Teppichfabrik, der Protest der Eileiter, weiße Nächte, geweihte Tränen, der Rost der Bettfedern, Doppelschicht, die Leere unserer Hände. Eiche, die Parkbänke, die Seen und die Wolken nehmen wir mit. Habt keine Angst, nur in Erinnerungen. In Fabrikhallen mit Metallstaub werden wir weiterschweigen. Sag uns, Deutschland, was gehört dir, was uns? Wie viel schulden wir? Gesparte Pfennige, ausgegebene Sehnsucht, Überstunden, Arbeitsunfälle, befristete Aufenthaltserlaubnisse, Angst vor dem Vorarbeiter, Angst vor Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Angst vor den Beamten, Angst vor den Lehrern, Angst vor Gewerkschaften. Schweigen. Phyllis, wirst du genauso jubeln wie bei unserer Ankunft? Mach es, hab kein schlechtes Gewissen. Diese Worte sind kein Vorwurf. Und diese im Herzen wirbelnde Glut ist nur ein ehrlich erworbenes Gut. Damit gehen wir. So, wie wir gekommen sind. Total arbeitsunfähig, kleine Rente, unsere ausgeschabten Körper kannst du in deinem Gastarbeitermuseum ausstellen. Die Röntgenbilder unserer Knie, Arme, der Wirbelsäule, der Hüften. Schweigen. Es durfte kein Zurück mehr geben. Nein, kein Zurück mehr geben. Es gab kein Zurück. Tschüss, Amaya. Ich küsse deine Stirn. Alemannia, ich küsse an Alemannia. Können wir abrechnen, Alemannia? Was kostet die Steuer? Schweigen. Von welchem Baum bist du die Frucht? Wer hat dich so tief gebissen, Alemannia? Und blind auf meinen Schoß geworfen, wo du in deiner Kälte unerträglich blutest. Wo du nicht mehr in meine Augen schauen kannst, obwohl du meine Einsamkeit nicht schuldest. Wann wirst du dein eigenes Lied singen, Alemannia? Die Fledermaus in deinem Gesicht, Dinçer. Die Tage in der Türkei, die stechende Sonne, die langen Abende auf dem Hof, die Eidechsen, Mäuse, die aus allen Löchern kriechen. Die Ernte wird in Traktorkisten geliefert, in alten Ölkanistern wird sie von uns in die Getreidekammer getragen. Lieber kletterte ich in die Kiste, als mit dem Ölkanister auf der Schulter tausendmal hin und her zu laufen. Du und Tante, ihr steht in der Küche und bereitet das Mittagessen für die Tagelöhner zu. Egal, wo der Mensch landet, in seinem Gesicht trägt er die Erde, auf der er geboren wurde. Deine Gesichtszüge bekommen in diesen 5, 6 Wochen eine Härte. In deinem verletzlichen Blick setzt sich Kalk ab, eine Kälte. In den Abendstunden versammeln sich die Menschen auf dem Hof. Die Maiskolben werden auf die Glut geworfen. Die Glühwürmchen bilden eine Lichterkette. Das Quaken der Frösche untermalt die Gespräche, die mich in eine Welt aus Mythologie und Schrecken versetzen. In diesen Erzählungen ist alles möglich. Kleine Satane verwandeln sich in Ziegen und treiben junge Frauen in den Wahnsinn. Junge Männer finden sich eines Morgens im Schweinefett und sind bis zu ihrem Tod verwirrt und impotent. Hier ist Anatolien, die andere Fremde, das Notizheft der unzähligen Verbrechen. Hier ist der Ort, wo Taten noch keine gewichtige Sprache finden, wo die Wut, die Obsession, das Obszöne in die Welt gesetzt werden, wo nicht die Taten, sondern ein Gespräch über diese Taten ein Verbrechen ist. Der Mann mit dem verkrümmten Rücken kommt um die Ecke, mit einem Spaten auf seiner Schulter. Über dem Spaten hängt eine tote Schlange, die er grundlos erlegt hat. Während auf der Glut die Maiskolben gegrillt werden, beginnt ein Flüstern zwischen euch. Die Dorfbewohner erzählen, was sich in einem Jahr alles ereignet hatte. Die wahren und ausgedachten Geschichten über Tod und Sünde. Eine Frau wird von ihrem Mann in den Brunnen geworfen und die Leute merken es erst, als die Würmer durch den Spalt des Holzdeckels kriechen. Darüber wird geschwiegen. Eine Frau ersticht ihren Mann mit Grillspießen, während er beim Beten die Stirn auf die Sejde legt. Sie kommt hinter Gitter. Es gibt im Dorf eine kurdische Frau namens Aynur. Sie hat aus ihrer ersten Ehe eine Tochter mitgebracht, Yildiz. Aynur wurde für Sami gekauft. Sami ist langsamer im Kopf als alle anderen. Keiner wollte ihn zum Ehemann haben. Aynur hackt das Holz für den Winter. Aynur trägt das Wasser in Tonkrügen ins Haus. Aynur holt die Ernte vom Feld. Ich kann mich noch an die bunte Halskette in allen Tönen Mesopotamiens erinnern. Das Türkis stach mir ins Auge. Eines Tages versammeln sich die jungen Männer nach dem Abendgebet in der Moschee vor der Tür von Aynur. Wir können dir mehr geben als Sami. Mach die Tür auf. Diese Rufe wiederholten sich mehrmals. Sami hat Angst. Sami versteckt sich hinter der Tür. Aynur packt ihre 2 Sachen, nimmt ihre Tochter und flüchtet in ein anderes Dorf. Noch in der Nacht. Über das Jaulen der Hyänen wird geschwiegen. Es wird nur über Aynur geflüstert. Nicht von sich aus waren die Männer aufgegeilt. Natürlich hat Aynur diese unschuldigen Männer mit ihrer Weiblichkeit provoziert. Aynur ist seine Frau. Aynur ist eine Kurdin. Nur Aynur kann in dieser Geschichte die Schuld haben. Wanderhändler kommen mit einem Laster, nehmen alle Esel mit, die sie im Freien finden, verkaufen die Tiere an die Metzger, in Schlachthöfen werden sie als Rindfleisch gehandelt. Dem Jalal hat man das Bett mit verfluchtem Schweinefett eingeschmiert, deshalb hat er seinen Verstand verloren. Es kann nur der Fluch seiner Schwiegermutter gewesen sein. Bei Emine war es der Djinn, der sich als Katze getarnt hat und ihre guten Geister auf die schiefe Bahn brachte. Während diese Geschichten erzählt wurden, wuchs auf deiner Stirn eine Fledermaus, Mutter. Du schwiegst über die Verbrechen und sprachst genauso wie diese ungeschliffenen Menschen, die keine Scheu hatten, die Ehre von unschuldigen Frauen mit Füßen zu treten und dabei die animalischen Instinkte der Männer zu verteidigen. An solchen Abenden sah ich dich als Mittäter. Ich schämte mich für dich. Eine Fledermaus wurde in deinem Gesicht größer und größer. In deinem Gesicht sah ich eine behaarte Männerbrust, faulende Zähne, einen erregten Schwanz, einen Spaten. Ich fühlte mich wie die Schlange, die sich im Schatten eines Feigenbaums zum Mittagsschläfchen legte und von einem Spaten erschlagen wurde. Trägt der Mensch in seinem Gesicht immer die Härte seiner Erde, Mutter? Ach, Dinscher. Nicht jeder Teig wird in der gleichen Molle geknetet. Fatma. Dinscha, sei nie zu schnell mit deinem Urteil. Weder jetzt noch später. Die Wahrheit bleibt oft ein Geheimnis. Sie wird oft stärker verborgen, als wir uns das vorstellen können. sei nicht so schnell. Zeichne die Fledermaus nicht auf mein Gesicht. Und nicht jeder Teig wird in der gleichen Molle geknetet. Denkst du, das, was Aino passiert ist, wäre für mich nicht problematisch? Und bevor du urteilst, hättest du eine andere Lösung gehabt? Wenn ja, sag's mir. Die Provinz hat ihre eigenen Regeln. Diese Regeln wollte oder konnte bisher niemand ändern, geschweige denn ich. In dieser Mühle der Engstirnigkeit wurden viele Hoffnungen, viel Unschuld, viele junge Leben zermalmt. Wenn du versuchst, den Mahlstein in die andere Richtung zu drehen, wirst du selber zu Staub. Auch du gerätst in diese erbarmungslose Reibung, wirst Feuer, wirst Asche. Der Mensch ist wiederum ein naives Wesen und setzt die Provinz sehr gerne in ein idyllisches Bild, verharmlost die Instinkte der Bewohner. Doch es gibt auch die Kehrseite der Medaille. In dem reinen Bild sprudeln schneidige Vorurteile. Veränderung, Bildung, Entwicklung werden oft als Gefahr gesehen. Das Unerhörte findet keinen Verstand, aber umso mehr verriegelte Türen. Sag du mir, was hätte ich noch für Aino tun können? Ich hätte sie nur für eine kurze Zeit in Schutz nehmen können. Und was danach? Eine vergängliche Hoffnung kann oft schmerzvoller sein als der schnelle Bruch. Meine Kraft reichte nur aus, mit ihr und der Tochter das Essen zu teilen, ihr etwas von den Mitbringseln aus Deutschland in die Tasche zu stecken, etwas Geld in die Hand zu drücken. Zu den Heilbädern in der Ägäis habe ich sie mitgenommen. Ihre Schwiegermutter habe ich um Erlaubnis gebeten, gesagt, dass ich sie als Pflegekraft brauche. So war sie einverstanden. Meinst du, ich hatte die Hilfe von Aino wirklich nötig? Ich wollte sie nur für eine Weile aus diesem schwierigen Leben rauszerren, ihr auch andere Ecken der Welt zeigen. Alles andere hätte auch mich überfordert. Der Armut, den Machtspielen der Männer hätte ich keinen Einschnitt verpassen können. Ich hätte allen so oft erzählen können, dass es nicht gerecht ist, dass sie endlich mal ihre Einstellungen ändern müssen. Aber sie hätten es abgelehnt. Die hätten sich niemals getraut, ihre Vorurteile, ihre Bräuche vor Gericht zu stellen. Und was die unbearbeitete Natur nicht mit Verstand und Gewissen wegschaufeln kann, wirf sie dir wieder als Fleck, als Schande vor die Füße. Und so grübelst du auf einmal in demselben Schlamm. Sie werden dich ohne sich zu rühren beobachten. Beobachten, wie du jede Sekunde tiefer sinkst. Werden eine giftige Freude spüren, werden dein Scheitern als Sieg sehen. Jeder sucht für sein Milieu Mitbewohner, Dinja. Mitsünder für sein Register. Mitschuldige für seinen Abgrund. Der Weg von Aino ähnelt auch meiner Geschichte. Aino war in ihrem Elternhaus die Tochter, also die Löffeldiebin. Damit eine Scheibe Brot weniger verzehrt wird, verkaufte man sie dem Sami für ein paar Almosen als Braut. Und ich habe deinem Vater mein Jawort gegeben, um meine Brüder, meine Mutter aus der Armut zu retten. Auch wenn Aino im gleichen Land geblieben ist. Sie war Kurden. Eine andere in den Augen der Einheimischen leicht befleckt. Auch sie musste sich in einer neuen Sprache, in diesen neuen Bräuchen zurechtfinden. Aino wurde akzeptiert, damit der verwirrte Sami eine Begleiterin bekommt. Eine bessere hätte seine Mutter für ihn niemals gefunden. Und ich wurde in Deutschland akzeptiert, weil die Maschinen in den Fabriken nicht stillstehen durften. Aino hat mehr gearbeitet als ein Lasttier, mehr geopfert, als man von einem Menschenkind je erwartet hat. Und trotzdem blieb sie auf der äußeren Seite der Schwelle. Auch sie hatte Wünsche, Träume, Lieder auf ihrer Zunge, die sie niemals gewagt hat zu singen. Kann der Mensch sich für seine normalsten Wünsche schämen? Das musste sie. Einer blieb Kurdin, ich Türkin. Du kannst Berge versetzen, bleibst trotzdem nichts als ein Türgriff, den man auswechseln kann. Einen hat man an ihrer wunden Stelle gepackt. Bei deiner Mutter war es nicht anders. In zwei unterschiedlichen Ländern haben wir das Innenleben wie einen Komposthaufen faulen lassen. Als Fremde, als Frauen, als zungenlose Wesen. Mein Glück war, dass die Fabriken, die Felder nie genug Körperkraft bekamen. Der Durst nach Existenzen war unermesslich. Und solange das Getriebe lief, hat man mir gewisse Freiheiten und Rechte in die Hand gezählt. Denn der Westen wusste auch, nur mit Menschen wie mir, die verstummen, nicht hinterfragen, konnte das Rad sich weiterdrehen. Weder ich noch einer haben Brot für unsere schönen Augen geschenkt bekommen. Nein, für jeden Tropfen Wasser, für jeden Bissen mussten wir bezahlen. Dinscher, anders kenne ich es nicht. Manchmal sehe ich im Fernsehen, wie Aktivisten, Parteimenschen, Politiker schön über unsere Rechte sprechen. Sie pflegen so ihren Status, schmücken ihre Arbeit, wieder ohne unsere Stimmen. Und so, wie sie sprechen, wird in unseren Milieus nicht gesprochen. Ihre Worte sind eine Fremdsprache, die keiner von uns artikulieren kann. Diese Worte kennen keine Fabrikhallen. Diese Worte kennen keine müden Menschenkörper. Auch du wirst mit deinen Sätzen immer ein wenig fremd, ein wenig unrealistisch bleiben. Auch hier wird es keine Vereinigung geben. Das hört sich schmerzhaft an. Ist aber so. Aus diesem Grund konnte ich für Einur nicht viel mehr tun. Auch wenn ich es gewollt hätte, sie hätte es nicht zugelassen. Das Misstrauen hätte den Mut erwürgt. Hast du jetzt genug gehört? Kannst du mich bitte jetzt ein wenig in Ruhe lassen? Ich bin müde. Verstehst du jetzt, warum du mir nicht einfach mit deinem Weltbild die Fledermaus ins Gesicht zeichnen darfst? Wie in dem Volkslied aus Anatolien. Die Wahrheit ist ein verschwiegenes Geheimnis. Glaub nicht, dass du dieses Geheimnis enträtselt hast. Das wird dir nicht weiterhelfen. Du wirst nur einfacher urteilen können. Achmatova mit Frischkäse. Dinscher. 1996. Mit 16 beginne ich eine Lehre im Werkzeugbau. Mein neues Kostüm werden Schuhe mit Metallkappen und ein Blaumann. Am ersten Tag werde ich von allen Kollegen ausgelacht, weil ich sie sieze. Okay, albern. Aber ich weiß es nicht besser. Was für ein Weichei, sagen sie untereinander. Ich sehe schon, die Schwanzwelt hat ihre eigenen Bräuche. Der Lehrmeister gibt mir einen U-Stahl und eine Feile in die Hand und zeigt mir den Schraubstock. Dieses verrostete, verbogene Stück soll ich so lange feilen, bis alle Flächen zueinander in 90 Grad stehen. Alle 2 Stunden kommt er mit einem Haarwinkel vorbei. Mehr, sagt er. Mehr! Nach 2 Tagen brennen beide Handflächen, sind mit Blasen übersät. Ich komme nach Hause. Du sitzt an der Nähmaschine und nähst dir aus Stoffresten neue Schürzen. Ich setze mich zu dir, sage, dass ich die Ausbildung abbrechen werde. Willst du genauso werden wie dein Vater? Mach, was du willst! Und wendest dich wieder der Nähmaschine zu. Ich kenne dieses Schweigen. Nein, Mutter, nein! Natürlich will ich nicht wie Papa werden, aber es gibt doch noch so viele andere Möglichkeiten. Ich möchte im Theater arbeiten, schreiben, Geschichten erzählen, wie jetzt, wie diese Zeilen. Es gibt eine andere Welt, Mutter. Eine Welt, die dir immer fern war, aber es gibt sie. Bitte, lass es mich versuchen. Bitte, nimm diese Verantwortung von meinen Schultern. Lass mich fliegen. Das alles will ich dir sagen, trau mich aber nicht. Am Abend ruft Frau Alkanoğlu an, meine Türkischlehrerin. Deine Mutter ist am Boden zerstört, weil du deine Ausbildung abbrechen willst. Sie hat geweint, Ich konnte nicht jedes Wort von ihr verstehen, aber sie macht sich Sorgen um deine Zukunft. Wie jede andere Mutter. Dincer, mach bitte weiter. Alles andere läuft ja nicht weg. Vielleicht hat sie recht. Unsere Schubladen quellen über mit Mahnungen vom Gerichtsvollzieher, von Rechtsanwälten, Inkassobüros. Am nächsten Morgen stehe ich wieder an der Stempeluhr. 5:45 Uhr. Klack. Ja, diese Welt hat ihre eigenen Bräuche. Ich lerne sie kennen. An den Türen der Spindschränke hängen Titten, Muschis. Jeden Freitag kommt man in der Pause unter den Kran zusammen und isst diesen eingelegten Hering. Als Nachtisch Lakritz, trinkt Bier vom Fass, spuckt auf den Boden, tauscht Pornovideos aus. Die Kollegen diskutieren über die geilsten Stellungen beim Sex und was sie davon schon alles ausprobiert haben. Auch meine Gestalt, meine Art, nimmt mit der Zeit etwas Männliches an. Aber trotzdem, vieles von diesem Verhalten lehne ich ab und verkrieche mich in den Pausen hinter die Drehmaschine und lese Dostojewski, Böll, Achmetowa. Gelte dafür in der Gemeinde als Schwuchtel. Letzte Woche, Mutter, stand ich im Supermarkt in der Warteschlange. Eine Hand klopft auf meine Schulter. Ich drehe mich um und sehe Bernd, den Kollegen, der immer die Gießformen auseinandergebaut hat. Na, Dincer? Du bist jetzt bestimmt glücklich, dass du aus diesem Sumpf raus bist. Hier lesen ja, hören ja, was du so alles machst. Gut, gut. Mir bleiben die Worte im Hals stecken. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Überlege jetzt seit 2 Tagen, ob ich diese Welt tatsächlich als Sumpf gesehen habe. Spule den Film immer wieder zurück. Nein, es war eine fremde Welt, in die ich mich mit einem Teil der Seele eingebürgert habe. Diese Welt hat viel von mir verlangt. Doch mit der Zeit habe ich gelernt, auch diese Welt zu verstehen. Ich habe von diesem Menschen sehr viel erfahren. Hätte ich mir damals diese robuste Art nicht zu eigen gemacht, wäre ich heute auch in der Theater- und Literaturszene verloren. Egal, ob das zum Erfolg oder Misserfolg geführt hat, sehe ich mich immer als Arbeiter. Die Auftritte als Künstler, Dichter finde ich immer ein bisschen peinlich. Hab Jahre später Gedichte geschrieben und diese der Drehmaschine mit der Nummer 630, dem Schraubstock, der Bandsäge gewidmet. Jeden Abschnitt meiner Vergangenheit, all das Erlebte, Empfundene, sehe ich heute als Gewinn. Komisch nur, dass der Kollege Bernd, der mich vor 20 Jahren in seiner Welt als Fremden sah, heute die gleiche Welt als Sumpf sieht. Nein, wollte ich ihm sagen. Es war kein Sumpf. Wir waren da, haben gearbeitet, haben voneinander gelernt und später wollte ich nur einen anderen Weg einschlagen. Die neuen Kreise, die ich später betrat, die Bohème, die Welt der Poeten und Künstler, sind auch nicht viel anders gestrickt als der Werkzeugbau. Ausgrenzen, ignorieren, kleindrücken sind in diesem schöngeistigen, kreativen Szenen genauso beliebt. Nur der Dincer war besser vorbereitet, Mutter. Dafür danke ich dir. Und jetzt, als Schreiber, trage ich den Schäfermantel aus Illusionen, der mich vor Wind und Sturm schützt. Wenn ich auf Reisen gehe, packe ich diese Zeilen von Achmetowa in die Tasche. Vieles möchte, wenn ich mich nicht täusche, noch von meinem Mund besungen sein. Versuch doch mal bitte die Welt mit meinen Augen zu sehen, Dincer. Fatma. Dincer ist 16 Jahre alt, beginnt eine Ausbildung als Dreher in der Firma, in der auch ich arbeite. Die Grundausbildung muss er aber in dem Werk in Neuss machen. Morgens um 4 stehe ich mit ihm auf, schmiere für ihn Frischkäse aufs Fladenbrot, koche den Tee. Ein Glas trinkt er zu Hause. Für die Arbeit fülle ich seine Thermoskanne. 3-mal muss er umsteigen, bis er in der Firma ankommt. Gegen Abend kommt er nach Hause. Er hat von seinem Lehrmeister Stahl und Pfeile bekommen. Seine beiden Handflächen sind voller Blasen. Er will die Ausbildung abbrechen. »Ich will Theater machen, ich will schreiben«, sagt er. Er liest schon seit Jahren dicke Bücher, dick wie Ziegel. Das macht mir Kummer. Wieso lässt sich ein junger Mann von solchen dicken Büchern ablenken, frage ich mich die ganze Zeit. Er müsste sich doch jetzt mehr für Sport und Frauen interessieren. Ich will Theater machen, ich will schreiben. Oh, seine Worte erschlagen mich. Mir bleiben die Worte im Hals stecken. Er geht in sein Zimmer, ich weine. Rufe aus Hilflosigkeit seine alte Türkischlehrerin an. Bitte sie, ihn von solchen Gedanken abzubringen. Meine größte Angst ist, dass er wie sein Papa wird. Sein Papa hatte eine Frau gefunden, die den Strick festhält. Aber was will der Junge ohne einen vernünftigen Beruf machen? Du wirst weitermachen. Du hast keine andere Wahl. Hörst du? Verstehst du? Ich packe ihn an den Armen und schreie ihm ins Gesicht. Das will ich jedenfalls, schaffe es aber nicht. Er hat immer gearbeitet. Schon mit 8 Jahren fuhr er mit mir auf das Gurkenfeld. Er saß für 3 Mark pro Stunde auf dem Traktor und schaute, dass der Traktor auf der gleichen Spur blieb. Mit 12 bekam er eine Arbeit bei einem Bauern in Lobberich. Zwiebeln und Porre hat er im Hof gewaschen und in die Kisten eingepackt. Jeden Montag bekam er seinen Lohn. Das Geld hat er immer auf den Küchentisch gelegt. Nach der Schule schlüpfte er seine Suppe und fuhr mit seinem Fahrrad auf den Bauernhof. Viele Menschen haben mich gefragt, wie ich das übers Herz bringe, ein Kind, das ich nach so einem langen Kampf bekommen habe, so hart arbeiten zu lassen. Es war die Angst. Die Angst, er könnte wie sein Vater werden. Er sollte lernen, dass das Leben eine erbarmungslose Wildnis ist. Seine Türkischlehrerin hat ihn überredet, die Ausbildung durchzuziehen. Im 2. Lehrjahr fing er auch in einem Theater in Köln an. Nach der Arbeit fuhr er mit dem Zug von Neuss nach Köln, kam erst um Mitternacht nach Hause. Mit 3, höchstens 4 Stunden Schlaf stand er wieder auf, aß sein Fladenbrot mit Frischkäse, nahm seinen Rucksack und lief zum Bus. Ich beobachtete ihn vom Fenster aus, bis er am Ende der Gasse abbog. Ich sah seine müden Schritte, den schweren Rucksack, gefüllt mit Brot, Thermoskanne und Büchern, schwer wie Ziegel. Eine neue Uniform, der Blaumann, Dincer. Für eine Flucht war es noch zu früh. Papa musste die Kneipe schließen und die offenen Rechnungen vom Finanzamt und von Lieferanten krümmten wieder deinen Rücken. Dazu kam, dass du wegen der schweren Tuberkulose monatelang im Krankenhaus liegen musstest. Von Dennis hatte ich gehört, dass die Firma Pierburg nach 20 Jahren wieder Lehrlinge einstellte. Dort mit der Lehre zu beginnen, bedeutete deinem Schicksal näher zu kommen. Arbeiter zu werden. Für Theater, Literatur war es zu früh. Zuerst mussten die Schulden abbezahlt werden. Mithilfe von Herrn Dörnhaus, meinem Klassenlehrer, schrieb ich eine Bewerbung und gab sie beim Pförtner der Fabrik ab. Mit gemischten Gefühlen lief ich den Weg nach Hause. In der Gasse des Festsaals entdeckte ich ein Pornoheft auf dem Abfalleimer. Ich steckte es unter meine Jacke. Auf der Bank am See blätterte ich es durch. Und als ich wieder zu mir kam, waren meine Hände fast eingefroren. Die Kälte drang bis in die Knochen. Beim Durchblättern hatte ich es nicht gemerkt. Ich ahnte, die Realität da draußen wollte geübt werden. Ich war noch gefangen in meinem Kokon. Nach 2 Wochen kam die Einladung zum Eignungstest. Nach 4 Wochen die Einladung zum Vorstellungsgespräch und nach dem Gespräch in einem Büro legte die Sekretärin den Vertrag und einen Stift auf den Tisch. Sollte ich den Schritt machen? Ich unterschrieb. Danach holte mich ein Abteilungsleiter ab und ich durfte mit ihm die Fabrikhallen besichtigen. An einer Waschanlage sah ich meine dicke Tante und erzählte ihr, dass ich den Vertrag unterschrieben hatte. Ihre Freude erschreckte mich ein wenig. Jetzt war ich doch hier gelandet. Jetzt übernahm ich auch die Rolle. Jetzt gehörte ich auch zu denen, trotz meiner komischen Art, trotz meiner Liebe zu Büchern und vielen anderen Dingen, die allen anderen Familienmitgliedern fremd waren. Ich gehörte also doch zu ihnen, war nicht verloren. Deine Reaktion war ein wenig zurückhaltender, wie immer. Ein kleines Schmunzeln in deinem Mundwinkel bedeutete schon viel. Es gab nur ein Manko. Die Ausbildungsstätte in der Fabrik war noch nicht bereit und es fehlte ein Ausbilder. Deshalb mussten wir die ersten 4 Monate in eine andere Fabrik in Neuss fahren. Wie gesagt, der Clan im Werkzeugbau hatte seine eigenen Traditionen. Diese lehnte ich ab. Bei mir lösten sie einen Würgereiz aus. Lieber blieb ich als Schwuchtel auf der Bühne. Wie ein Fremdkörper hinkte ich in diesem robusten Organismus hin und her. Alles war so bekannt, aber auch so fremd. Du spürst, wenn 2 andere Kollegen 3 Meter weiter über dich urteilen und dann kopfschüttelnd laut auflachen, du spürst, es geht wieder um dich. Ein paar Mal wollte ich in den ersten Monaten die Lehre abbrechen, aber die Kraft für Widerstand ging mir mehr und mehr verloren. Ich musste den Tschechow-Charakter feilen, schleifen, abrunden und ihn dieser Welt anpassen. Das Rohmaterial bearbeiten, bis es die richtige Form bekam. Ich musste dadurch. Das Gute ist, hier hatte ich die Möglichkeit, vieles zu lernen, mich vorzubereiten, das Rohmaterial mit dem richtigen Werkzeug zu bearbeiten und anzupassen. Deshalb alles gut, alles sauber. Der Junge im Blaumann. Die Kälte der Bahnhöfe. Die verrostete Schere. Die glimmende Zigarette, die rebellierende Heftnaht, die tagträumenden Waggons, die hinterlassene Nabelschnur. Hier beginnt die Erkundung einer neuen Sprache. Hier häutet sich das gezupfte Gedicht einer Taube. Mit durchgestrichenen Gesichtern, komm, komm, durch das große Tor. 82 Flügelschläge, komm, komm, bis zur Stempeluhr. Und nochmal 23, komm, komm, durch taube Hallen. Dann der letzte Kurzflug, komm, komm, durch den eisernen Flur. Der Staplerfahrer geht aus der Dusche, sagt leise, morgen, öffnet seinen Spind. Entsperrte Brüste und Mösen lächeln ihn an. Das enge Tuch fällt. Die Nachtschicht liegt nun auf dem Boden. Sein hängender Rüssel hustet. Die verstaute Lust hängt am Kran. Komm, Vogel, ruft 5:50 die Uhr, hüpfe in das blaue Gefieder, verhülle das Zerbrechliche, dieser Himmel lehrt dich neue Winde, geh an die Drehbank 630, beflügele die Späne, singe deine Lieder, dieser Himmel lehrt dich die Zukunft, Junge, suche und finde. Über blütenreiche Zäune, komm, komm, über den wilden Hintergarten. 14 Akademiejahre, komm, komm, Brutstätte unter Metallflocken. Tilge die Schulden, komm, komm, in allen Nestern verschwiegene Raten. Die feuchte Unterhose sollst du, komm, komm, in tiefen Lüften trocknen. Die Fluchtjahre im festen Stamm, die schwere Axt, die mit Gräten verwobenen Gewebe, der geschwängerte Riss, das überschwemmte Elternhaus, die wildfruchtduftende Fremde. Hier beginnt das Wandern der alten Sprache. Hier endet der gurrende Schatten einer Taube. Die lange Reise in die Arbeitswelt. Dinscher. 4:35 Uhr, Nettetal, Dörkesplatz, Abfahrt. 5:05 Uhr, Kempen, Bushaltestelle, Ankunft. 5:08 Uhr, Kempen, Bushaltestelle, Abfahrt. 5:25 Uhr, Krefeld, Hauptbahnhof, Ankunft. 5:32 Uhr, Krefeld, Hauptbahnhof, Abfahrt. 6:10 Uhr, Neuss, Hauptbahnhof, Ankunft. Von Neuss Hauptbahnhof aus fährt alle 5 Minuten eine S-Bahn bis zu irgendeiner Haltestelle, deren Namen ich nicht mehr weiß. Um 7 Uhr sollen alle am Schraubstock stehen. Am Schraubstock, während ich den U-Stahl glattfeile, bis der Haarwinkel kein Licht durchlässt, zitiere ich das Gedicht von Lale Müldür, das ich während der Hinfahrt in einer Literaturzeitschrift gelesen habe. Gib mir Zeit, La Luna. Schau her. Es ist alles weg. Alles ist weinend davongegangen. Die Wasser sind gefroren. Es fällt eine Opfergabe zwischen uns, La Luna. Einer von uns dreien ist die Gabe. Eine dünne Linie wird am Horizont gezogen, wie eine leichte Brise. Es ist viel zu spät. Alle meine Sonnen verlassen mich, einer nach der anderen. werden sie nicht mehr zurückkommen? Ein Adler springt aus meiner Stirn und teilt den Himmel in zwei und verschwindet. Der unaushaltbare Lärm eines entfernten Rades ertönt von irgendwo. Eine Hand, Dinçer. Ich sitze vor der Haustür. Na, Dinçer, wie geht's dir? Ruft eine Stimme. Ein großer Mann in einem schwarzen Mantel. Herr Höke, der Richter vom Amtsgericht. Ich fühle mich hilflos, kriege kein Wort raus, weine, erzähle ihm die ganze Geschichte. Die Mahnungen, die Vollstreckungen, das gefändete Konto meiner Mutter. Sammle alle Papiere zusammen. Ich komme morgen vorbei. Am nächsten Tag kommt er. Mutter unterschreibt eine Vollmacht. Herr Höke nimmt alle Papiere, steckt sie in seinen Aktenkoffer. Mit allen vereinbart er eine Ratenzahlung. Ruft die Bank an, die Pfändung wird aufgehoben. So beginnt eine Freundschaft. Ich bin 14, er damals über 50. Vater erzählt ihm, dass ich schreibe. Freitags nach seiner Schicht kommt er zu uns und liest alles, was ich schreibe. Und er bringt Bücher mit. Novalis, Rilke, Eichendorff, Fried, Lasker Schüler. Bespricht mit mir alle Texte. Er schenkt mir ein Istanbul-Buch aus seiner Bibliothek. Dinçer, du musst diese Stadt erleben. Du bist ein Dichter. Diese Stadt wird dich inspirieren. 7 Jahre später, im 3. Lehrjahr, fliege ich mit meinem gesparten Geld nach Istanbul. Von Istanbul schicke ich Postkarten an Herrn Höke. Auch später, ein Briefwechsel beginnt. Im Jahr 2001 schreibt er mir, Dinçer, deine Zeit kommt langsam. Du musst vor Menschen lesen. Die müssen deine Gedichte hören. Er überzeugt den Bibliothekar in Nettetal, der jedes Jahr Elke Heidenreich und Martin Walser in seinem Programm hat. Eine Lesung wird organisiert. Herr Höke macht die Pressearbeit. Die Stadtbibliothek ist voll. Sehr viele Menschen, viel zu wenig Stühle. Die Kollegen können auch im Stehen zuhören, sagt Herr Panke, der Magazinmann im Werkzeugbau. Die Kollegen, harte Männer, von der Fabrik geben ihre Stühle an die anderen Gäste weiter. Ümit spielt Sass. Irene Violine, Dinçer liest seine seltsamen Texte. Am nächsten Tag kommt Herr Höke mit Zeitungen. Die Rheinische Post schreibt, Gedichte zum Umarmen. In Zukunft wird dieser junge Mann noch viel zu sagen haben. Die Westdeutsche Zeitung formuliert es ein bisschen witziger. Jedes Jahr gibt Nettetal mit Martin Walser, Elke Heidenreich in der Werner-Jäger-Halle an. Wird das nicht langweilig? Endlich konnte man gestern Abend eine junge Stimme hören, die viel spannender klingt. Die Figur, Hans Höke, gibt dem schweigenden Märchen eine Hand. Das Märchen beginnt, seine zukünftige Stimme zu suchen. Pierburg in Nettetal. Das Wunderland der Gastarbeiter. Dinçer. Später fragten mich Menschen, wo Nettetal liege. Die kürzeste Antwort war, vor der niederländischen Grenze, bei Venlo. Genau da, wo es die meisten Marihuana-Oasen gibt. Nettetal wurde meinem Vater empfohlen. Denn damals gab es hier die größte europäische Teppichfabrik, dazu Schuhfabriken, Gießhallen. Papas Antrag wurde genehmigt. Ihr seid nach Nettetal gekommen. Er trat eine Stelle in der Teppichfabrik an, du in der Schuhfabrik. Ich habe unser Dorf einmal so beschrieben. Würdest du Nettetal auch so beschreiben? Die Reiseführer lügen, hemmungslos. In jedem Nettetal-Prospekt werden die Seen, die ländliche Idylle, die Wälder mit ihren bezaubernden Grüntönen und die Wanderwege vorgestellt. Eine Stadt für Geist und Körper. Ein Erholungsort mit 12 Seen. Wer aber durch einen der Stadtteile wie Lobberich fährt, der sieht, dass die Reiseführer ein Abklatsch, ein Leuchtschild einer Revue sind. Mitten in der Stadt, hinter der Burg Ingenhoven, steht immer noch das riesige Gebäude, das in den 70ern ein Anziehungspunkt für viele Gastarbeiter war. Zuerst trug es den Namen Rockal, dann Pierburg. Diese Fabrik an der Robert-Karmann-Straße hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem auf die Produktion von Vergasern spezialisiert. In Reiseführern wird in einer kleinen Spalte nur das Weltunternehmen Niedig erwähnt, was seit Mitte des 20. Jahrhunderts Samt herstellte. Und das seit 2003 nicht mehr existiert. Samt hat einen romantischen Klang, wie Berge, Wälder, Seen. Zumindest klingt es romantischer als Vergaser für Kriegsfahrzeuge. Diese und andere Teile für Hubschrauber und Panzer wurden bei Pierburg gegossen und montiert, für die Bundeswehr, für Hollywoodland und für die Sultane in Katar. Nur das Wirtschaftsministerium war stolz auf die Perle Nettetal, umgeben von Wäldern und Seen. Um die 2000 Menschen arbeiteten in den Montagehallen. Die Maschinen piepsten, knackten 24 Stunden lang. Am großen Tor standen die LKWs, entweder zum Abholen der Ware oder zum Liefern des rohen Stahls. Während des Schichtwechsels um 14 Uhr kam es zu einer Menschenflut. In der Firma, in der gesamten Stadt. Die Arbeiter betraten oder verließen die Fabrik. Lange Schlangen an der Stempeluhr. Drei Wege gab es, die zu der Fabrik führten. Der Weg durch den Inghofenpark wurde wegen seiner Breite von vielen für ideal gehalten. Während die Bankiers, die Kaufmänner der Stadt, auf der Terrasse der Inghofenburg ihr Rotbarschfilet mit zwei gekochten Kartoffeln, dekoriert mit Schnittlauch, in Speiseglocken serviert bekamen, liefen die Arbeiter mit hängenden Schultern am Efeuzaun vorbei. Viele von ihnen standen immer wieder vor der Speisekarte am Burgtor und schüttelten angesichts der Preise mit dem Kopf. Mit dem Geld für ein Fischfilet mit zwei gekochten Kartoffeln könnte man bei Aldi einen ganzen Einkaufswagen füllen. Pierburg wurde 1984 von Rheinmetall aufgekauft. Ab da nahm die Zahl der Arbeiter rapide ab. 2013 wurde zuerst die Gießerei, danach der ganze Betrieb nach Neuss verlegt. Wenn man heute an dem Gebäude vorbeigeht, hört man immer noch das Piepsen, das Knacken der Maschinen, die Hektik der Arbeiter und Arbeiterinnen, das Ticken der Stempeluhr und den Wind, der durch die leeren Montagehallen zieht. In Reiseführern bewirbt sich Nettetal mit schimmernden Seen, grünen Wäldern, mit guter alter deutscher Küche, Fleisch vom heißen Stein, in der Speiseglocke. Ein Anziehungspunkt für Touristen, die im eigenen Land die vollkommene Idylle suchen. Und es gibt die Südseebar, über die in keinem Reiseführer berichtet wird. Fast in allen Grenzgebieten Europas ist die Landschaft mit einem Schweigen bedeckt. Man spürt die verschwiegenen Taten. Die pochenden Adern, Rituale, die nach besonderen Regeln ausgeführt werden, in Clubs, Bars, Kneipen, Raststätten, in Duschkabinen der Tankstellen. Auch Nettetal will dieses Tabu nicht brechen. Die drittletzte Ausfahrt auf der Autobahn A61 vor der holländischen Grenze führt zum Stadtteil Lobberich in Nettetal. Rechts geht es in die Innenstadt. Und links steht hinter drei, vier Tannenbäumen ein weißes Haus, fast unsichtbar, trostlos, wie eine Flasche ohne Barcode auf dem Recyclingautomaten. Drei Häuser weiter befindet sich der Gemüsehof Heymann. Hier holen die Menschen meistens nach ihrer Fahrradtour ihre Erdbeeren, Pflaumen oder Spargel, alles frisch vom Feld. Die Erwachsenen fahren die Strecke, ohne den Blick nach rechts oder nach links zu werfen. Besonders die Männer wissen, dass die Neugier auf dieser Strecke zu einer kleinen Krise in der Ehe führen kann. Im Garten des Weißen Hauses liegen nämlich Aphroditen mit nacktem Oberkörper in der Sonne und erholen sich von der Nachtschicht. Jeden Abend um 20 Uhr verwandelt sich hier alles. Der Stab der guten Fee zaubert aus einem trostlosen Quadrat eine Lustoase. Das Neonschild beginnt zu leuchten. Südseebar. Hier bläst nicht nur der Wind. Herzlich willkommen. Autos aus anderen Städten, LKWs aus anderen Ländern werden auf dem Feld hinter dem Weißen Haus geparkt. Während sich die Provinz in die Nachtruhe zurückzieht, beginnt hier eine Orgie. Geschäftsmänner, Familienväter, wortkarge LKW-Fahrer finden eine andere Garderobe, legen ihre irdischen Rollen ab und tauchen in eine befristete Glitzerwelt. Morgens, wenn die Provinz wieder zu einem neuen Tag aufwacht, ist der Zauber längst erloschen. Vor der Tür der Südseebar sieht man die Putzfrau, die Griechin Sophia, in ihrem Kittel den Boden kehren. Der Betreiber bestückt den Kondomautomaten im Seitenflügel. Der Getränkelieferant schleppt die Kisten durch die Hintertür in das Weiße Haus. Dieser eigene Kosmos in Nettetal legt sich wieder zur Ruhe. Die Nettetaler sprechen darüber nicht. Der obszöne Fleck der Stadt wird von Einheimischen mit Schweigen bedeckt. Dank der Südseebar habe ich von dir mal ordentlich eine geklatscht bekommen. Diese Geschichte habe ich später immer lachend meinen Kindern erzählt. Ich war noch in der zweiten Klasse, als du mir den Auftrag gabst, zwei leere Erdbeerkisten zu Heymann zu bringen. Beide hinten auf dem Träger gepackt, fuhr ich los. Kurz vor dem Bauernhof hörte ich zwischen den Tannen lachende Stimmen. Meine Neugier war wieder mal groß. Also lenkte ich das Rad zur Seite und streckte den Kopf zwischen die Tannenzweige. Ich sah jede Menge nackter Frauen, die sich eincremten, in der Sonne lagen und sich gegenseitig schmutzige Witze erzählten. Ich erinnerte mich an die Zeit mit euch im Heilbad in der Ägäis. Im Sommerurlaub in der Türkei hatte Papa dich, die beiden Großmütter, Aynur und die Tanten zu einem Heilbad gefahren. Ich sollte bei euch bleiben, um die Einkäufe und andere Botengänge zu erledigen. 5 Tage lang. Ihr wart 5 Tage lang fast nur nackt, seid von einer Wanne in die nächste gesprungen. Das Wasser dort sollte heilende Kräfte haben, hatte man euch erzählt. Also dachte ich mir, solch heilendes Wasser gäbe es wohl auch in Nettetal, sonst gäbe es ja keinen Grund, dass diese Frauen nackt dalagen und im Pool schwammen. Ich gab die Kisten schnell bei Heymann ab und fuhr wie der Überbringer einer weltbewegenden Nachricht nach Hause. Du standst an der Theke und trocknetest die Gläser ab. Mutter, weißt du, vor Heymann gibt es auch ein Heilbad. Da kannst du auch baden, wenn du Schmerzen hast. Woher weißt du das? Ich hörte Stimmen und hab reingeschaut. Die Frauen waschen sich, trinken, tragen Salben auf, wie ihr, in der Türkei. Und alle sehen aus wie neugeboren. Bei denen sitzt aber noch alles ordentlich, nichts hängt von der Seite. Und klatsch. Steck deine Nase nicht überall rein. Jetzt ab nach oben. Ich verstand nicht, warum du mir eine Ohrfeige gabst, fragte auch nie danach. Woran ich mich erinnere, ist, dass ich dir lange Zeit nicht ins Gesicht schauen konnte. Erst nach Jahren verstand ich, worum es damals ging. Als kleine Rache habe ich über euch Blubbergirls ein Gedicht geschrieben. Blubbergirls. Ich, Bruder, Mama, die 6 Tanten und die beiden Omis sitzen in der halbwegs rollenden Karosserie. Papa fährt uns alle durch die vereinsamten Dörfer zu einem Thermalbad. Am Rücken des Bergs, das heilende Wasser, soll dem zusammengeschraubten Körper meiner Mutter gut tun. Eines der Kinder wird hier bleiben. Es kann die Handtücher bereithalten und den Einkauf erledigen. Die Kleopatra will es so. Der Bruder wehrt sich, ich bleibe. Die Zeit verbringe ich mit den Blubbermädels. Die Warzen zwischen den Schenkeln, die Pobacken unter den Fersen. Nach 5 Tagen kommen Papa und Bruder mit der halbwegs rollenden Karosserie und fahren Mama, die 6 Tanten, die beiden Omis und den kastrierten Dincer wieder nach Hause. Die bezaubernde Cevriye, Dincer. Freitags fuhr ich mit Papa nach Viersen. Dort gab es einen Kiosk, der von einem Türken betrieben wurde. Hinter dem Zeitungsregal hing ein schwarzer Vorhang. Und hinter diesem Vorhang lagen auf mehreren Tischen Videokassetten, eine große Auswahl des türkischen Kinos. 3 Filme durfte ich auswählen, 2 für die Kneipe, 1 für dich. Als allererstes fragte ich den Mann immer, ob er einen neuen Film mit Türkan Şoray bekommen hätte. Türkan Şoray, die von ihren Fans Sultan genannt wurde, war auch deine Lieblingsschauspielerin. Ihr tiefer, verletzlicher Blick, ihre langen, pechschwarzen Haare, ihre pfeillangen Wimpern und die fleischigen Lippen hatten sie seit Ende der 50er zur Primadonna des türkischen Kinos gemacht. Wie oft hast du dir die Schönheit im Café angeschaut, ihr folkloristisches Kostüm bewundert. In einem anderen Film steht sie in einem glitzernden Kleid mit tiefem Ausschnitt da, schaut in die Augen ihrer heimlichen Liebe und spricht mit gesenkten Wimpern. Was Liebe bedeutet, habe ich mit diesem Lied gelernt. Wenn man alles besitzen möchte, verliert man eines Tages alles und singt: Wie konnte ich dich nur nicht lieben, mein dunkler Lied. Der naive Glaube an die unendliche, bedingungslose Liebe, an die schönen Zeiten, an ein sorgenfreies Leben war besonders in deiner Generation sehr ausgeprägt. Dieser Glaube war vielleicht auch die einzige Säule, woran sich die Menschen aus dem Armutsarbeitermilieu festhalten konnten. Obwohl diese Wünsche jeden Tag wie die 1000 Scherben eines heruntergefallenen Glases auf dem Boden herumlagen, wurde diesen Wünschen nie der Rücken gekehrt. Diesen Glauben sah ich auch in deinen glänzenden Augen, wenn Türkan Şoray die Lieder deiner aufgeschobenen Wünsche sang, wenn sie trotz allem gegen das Unmögliche ihren Kopf hob, offen und stolz ihre Wunden in die Gesichter der Männer schrie, die beim Warten auf das ewige Glück nicht das gleiche Durchhaltevermögen besaßen. Jedes Mal blühte ein Schmunzeln in deinem Gesicht auf, wenn Sultan in dem Film die bezaubernde Jevriye vor einer Bedrohung ihren Rock hob, das Butterfly-Messer aus dem Strapsen zog und die Klinge gegen einen kahlköpfigen Macho schwenkte. Am Ende der Szene beruhigte sie sich wieder und sang mit ihrer sanften Stimme: In der Wache hängt der Spiegel, auf deinem Arm das Brandmal, das Brandmal. Deine Augen verraten dich, Jevriye, die Qual, du bist der dunklen Liebe verfallen. Ich bin der Sand der Meere, ich bin die Schuppe der Fische, öffne deine Knöpfe, Jevriye, hier bin ich, ich bin auch nur ein Wesen Gottes. Auch du fühlst dich während dieser Szene unbesiegbar. Dein Rücken war gerade durchgedrückt, dein Blick wurde klarer, deine Augenbrauen nahmen die Form eines kräftigen Möwenflügels an. Es waren auch Glücksmomente für mich, dich so zu erleben. Diese Augenblicke erzeugten mehr Begeisterung in mir als die Momente an der Autorennbahn unter meinem Bett. Jahre später stand ich an einem kalten Morgen am Bahnhof Krefeld, in der Tasche meinen Wegbegleiter, dem Walkman. Aus dem Rucksack nahm ich eine unbeschriftete Kassette, um mal hineinzuhören. Nachdem ich auf die Play-Taste gedrückt hatte, hörte ich nach einem langen Zischen diese sehr bekannte Stimme. In der Wache hängt der Spiegel, auf deinem Arm das Brandmal. Auf der Fahrt zur Lehrstätte schaute ich aus dem kalten Waggon in die schneebedeckte Landschaft. Zwischen Wäldern, Brachen, Gärten vernebelte sich mein Blick. Ich musste an dich denken, an diesen unanfechtbaren, naiven Glauben deiner Generation, an den Glauben, für die Liebe das eigene Leben zu entbehren. In diesem Nebel stellte ich mir immer wieder die Frage, wenn man alles besitzen möchte, verliert man eines Tages alles. Ist es wirklich so, Mutter? Hinter der beschlagenen Scheibe warteten die Wälder, Brachen, Gärten auf den nächsten Frühling. Verzeih mir, Mutter. Dinčar. Das Jahr 1994. Den Sommer verbrachten wir wieder in der Türkei, im Dorfhaus der Großeltern. Bei einer Gedenkfeier zu Ehren der Verstorbenen lud ihr die gesamte Dorfbevölkerung zu einem Festmahl ein. An 4-5 Stellen im Hof lagen Haufen aus Stroh und Holz. Die wurden angezündet und zuerst Eisengestelle, dann riesige Kessel draufgestellt. Frühmorgens, noch bevor wir Kinder normalerweise aufstehen, wurde das Kalb im Stall geschlachtet und zerlegt. Ich stand auf, kam zu euch in den Hof. Über 10 Frauen hatten sich versammelt. Jede hatte ihre Aufgabe. Die eine holte das Blechgeschirr vom Dachgeschoss. Eine andere wusch das Gemüse für den Salat. Das Fleisch wurde im Brothaus auf einem Laken verteilt. Ich ging zur Toilette. Eine Kabine aus Holz im Garten. Und beim Pinkeln hörte ich das Muhen der Kuh. Mich überfiel ein Ekel. In meinem Körper breiteten sich Stiche aus. Und dieses unruhige Gefühl zwang mich in den Stall. Da stand ich. Vor der Kuh. Sie schaute mich mit klingenscharfem Blick an. Meine Beine bewegten sich wie von alleine zum Tier hin. Als wir uns dann Auge in Auge ganz nahe gegenüberstanden, sah ich die Rinnsale unter ihren Augen. Die Kuh weinte. Wieder muhte sie. Sie muhte mich an. Ihre Blicke. Diese Klingen jagten mir Angst und Zorn ein. Ich stand wie angewurzelt vor ihr. Jetzt wird sie mir ihre Spitzenhörner in den Bauch stechen und sich rächen, dachte ich. Der Gedanke überflutete meinen ganzen Körper mit einem Schweißausbruch und ich konnte mich nicht vom Fleck rühren. Etwas hielt mich da fest. Es suchte nach nicht zu findender Gerechtigkeit. Mit einer göttlichen Erhabenheit wandte die Kuh ihren Blick von mir ab, ging auf die Knie, legte sich seitwärts auf den Boden und gab seltsame Geräusche von sich. Eine Mischung aus Jaulen und Brüllen. Das Licht aus dem Fenster fiel ihr auf das Gesicht. Jetzt konnte ich die schimmernden Tränen noch einmal ganz genau sehen. Dieses Bild löste ein Beben in mir aus. Mein Körper zitterte. Ich spürte meine Beine nicht mehr, hielt mich an der Futterwanne fest. Mit kleinen Schritten suchte ich einen Platz, wo ich mich hinsetzen konnte. Etwas anderes als Heu gab es im Stall nicht. Also ließ ich mich auf einen Ballen fallen. Jetzt weinten wir beide. Mein Schluchzen mischte sich in das Gejaule der Kuh. Irgendwann hörte ich deine Stimme. Du suchtest nach mir. Ich traute mich nicht, mich dir zu zeigen. In die Welt, die noch vor 10 Minuten der Normalität angehört hatte, zurückzukehren. Deine Stimme wurde lauter. Mein Körper fühlte sich doppelt so schwer an wie vorher. Ein Aufstehen war unmöglich. Dann riefst du nach meinem Bruder. Er sollte mich sofort finden. Ich sollte mehr Besteck von der Nachbarschaft einsammeln. Ich riss mich zusammen und kam wieder auf die Beine. Mein T-Shirt war von Schweiß durchnässt. Ich öffnete die Tür und betrat eine Welt, von der ich nun ganz weit weg war. Eine Welt, die sich in wenigen Minuten in einen unterirdischen Kosmos verwandelt hatte. Eine Welt, die kein Erbarmen kannte. Die Nacht zuvor hatte sich die gesamte Sippe auf dem Hof versammelt. Maiskolben waren im Feuer gegrillt worden. In der Dunkelheit hatte man glimmende Streifen auf den Feldern gesehen. Das dumme Volk, hatte Vater gesagt. Statt nach der Ernte die Erde ordentlich zu grubbern, brennt sie einfach die Stoppeln ab. Tausende Tiere kommen dabei ums Leben, besonders die Schildkröten, die sich vor Gefahr in ihre Panzer zurückziehen und vom Feuer überfallen werden. Es gibt Augenzeugen, die erzählen, dass die Panzer dann in die Luft gehen und platzen. Ich hatte mir das irgendwie nicht vorstellen können. Mir kam diese Darstellung ein wenig unrealistisch vor. Aber jetzt, auf dieser Strecke zwischen Stall und Hof, glaubte ich endlich an diese Folgen des Feuers. Ich wollte in die Luft gehen und zu einem Nichts zerplatzen. Ich hatte die Gefahr erkannt, und statt zu flüchten, zog ich mich in meinen Panzer zurück. »Wo bist du die ganze Zeit?« hörte ich dich fragen. Erschreckt sah ich in deine Augen. Du standst vor mir mit geröteten Wangen. »Wir brauchen noch mehr Besteck. Nimm dir vom Brothaus einen Getreidesack und klopfe bei den Nachbarn an. Die sollen alles, was sie haben, mitgeben. Alles. Sag denen, nach dem Mahl wird alles sofort gespült und wieder zurückgegeben.« Mein Körper reagierte wieder wie vorher. Ich konnte mich nicht beherrschen. Tränen rannen über meine Wangen. »Was ist los? Hast du dich verletzt? Bist du hingefallen? Hat dich eine Biene gestochen?« Mit jeder Frage wurde es für mich schwieriger, die Zügel festzuhalten. Ich ließ sie los. Aus dem Weinen wurde fast ein Heulen. »Ich hab das Kalb geschlachtet. Geh und schau dir mal seine Mutter an. Sie weint. Weint um ihr Kind. Hört ihr das nicht? Ihr möchtet was Gutes für die Verstorbenen tun und trennt das Kind von seiner Mutter? Und sie weiß, dass ihr Kind geschlachtet wurde. Und deswegen weinst du?« Ich nickte mit dem Kopf. Ich hatte erwartet, dass du mich in die Arme nehmen, mich trösten würdest. Das hätte die Welt wieder geheilt. Aber ganz im Gegenteil. Wie die herrschsüchtige Olympia nahmst du die Schlange aus dem Korb und wickeltest sie um meinen Unterleib. Tincher, komm zu dir. Das ist peinlich. Benimm dich wie ein richtiger Mann. Die Menschen hier werden dich auslachen, wenn sie erfahren, dass du um ein geschlachtetes Kalb weinst. Geh und wasch dir das Gesicht. Hör auf, wie ein Weib zu flemmen. Blamiere mich nicht vor dem Volk. Hab hier genug zu tun. Wasch dein Gesicht. Nimm dir einen Sack und sammle das Besteck zusammen. Hast du mich verstanden? Ende der Rede. So hättest du mit mir in Deutschland nie geredet, oder? Du hättest höchstens den Kopf geschüttelt, dich umgedreht und wärst weggegangen. Aber diese Worte, die in mir einen Riss verursacht haben, hättest du niemals von dir gegeben. Deine Worte waren der Beweis, dass der Mensch der Erde ähnelt, auf der er geboren ist. Da, wo wir gerade waren, hatte diese Art der Sensibilität keinen guten Ruf. Der Mann war ein Mann. So war die Regel der Steppe. Um ein Kalb zu weinen, gehörte sich nicht. Es war mehr als peinlich. Die schonungslose Natur, die Selbstgefälligkeit dieser Steppe, hatte auf dein Wesen abgefärbt. Vielleicht warst du immer schon so gewesen, und ich hatte es aus Liebe ignoriert. So hatte ich vielleicht mich, meine Liebe zu dir, dich, das Bild meiner Mutter schützen wollen. Aber dieses Mal konnte ich den Riss nicht verhindern. Der Riss lag breit und hilflos wie die Kuh zwischen uns. Verzeih mir, Mutter. Ich bin nicht der Mann, den du für eine Front großgezogen hast. Verzeih mir. Ich, dein Sohn, deiner Enttäuschung, Dinçer. Du hattest deine Prinzipien. Ich, meine Fragen. Meine Neugier, meine Neigungen. Vielleicht deshalb werde ich für dich immer auch eine Enttäuschung sein. Je mehr du verhüllt hast, desto nackter wollte ich mich zeigen. Je mehr du besitzen wolltest, desto verschwenderischer war ich mit allem. Je mehr du Wurzeln schlagen, dir ein Stück Sicherheit pachten wolltest, desto näher am Rand, am Abgrund ging ich meinen Weg. Je stärker du einen selbstsicheren Mann in mir sehen wolltest, desto mehr habe ich alles Maskuline abgelegt. So blieb ich in deinen Augen ein wenig halb, ein wenig machtlos. Ein kleiner Versager. Aber nur so konnte ich meine eigene Geschichte mir in die Fasern stechen. Denn ich wollte nicht nach deinem Muster mein Leben verschwenden. War bereit, dass mich das Leben mit all seinen Werkzeugen neu schnitzt, mir neue Wunden öffnet, mich bluten lässt, mir den sicheren Hafen überschwemmt. Siehst du? Wie ein Verrückter schreibe ich Gedichte. Wie ein Wahnsinniger gehe ich auf die Bühnen, lese meine Texte vor. Ich erlaube es dem Leben, mich in unterschiedliche Formen hineinzusetzen, egal wie peinlich, wie albern es aussieht. Ich suche immer noch meine eigene Sprache. Das Gefundene stelle ich wie Sperrmüll auf den Bordstein, gehe nochmal raus, auf die Straßen, durch die Nacht, suche was Neues. Heute bin ich Vater von zwei Kindern, habe einen Verlag gegründet, putze Klinken, versuche wie Walt Whitman Gedichte zu verkaufen, bleibe immer im Minusgeschäft. Aber es war meine Wahl. Ich habe mich dafür entschieden und weigere mich, mich bei anderen dafür zu entschuldigen. Ich will diesen Wahnsinn vertreten. Wenn ich es nicht täte, würde ich alles verraten, was ich auf diesem Lebensweg in meinem Beutel gesammelt habe. Du warst mein verlorener Mann, Fatma. Du solltest beim Opferfest das scharfe Messer halten, das dein Vater nie halten konnte. Du solltest in die Moschee gehen und die Stirn auf den Boden legen, wozu ich deinen Vater nie überreden konnte. Du solltest das Geld sparen, Häuser kaufen, Geschäfte machen, wozu dein Vater nie fähig war. Ich habe mein ganzes Leben lang seine Schulden abbezahlt. Du solltest einfach der Mann sein, der mir gefehlt hat. Entschieden, kräftig, geschäftstüchtig. Das war mein einziger Wunsch. War es zu viel verlangt? Weißt du, wie glücklich ich war, als ich dich in der Firma im Blaumann sah? Du hattest eine Feile in der Hand, wie ein richtiger Mann. Warst einer von uns, ein Arbeiter. Die schönsten Momente in dieser Zeit waren für mich die Morgenstunden. Aufstehen und für dich das Brot schmieren. Wie gern hätte ich es auch für deinen Vater gemacht. Er lag immer noch im Bett, in tiefem Schlaf, wenn ich das Haus verließ. Ich stand allein im Leben, allein mit all diesen Rechnungen, Mahnungen, mit alltäglichen Sorgen, mit schlaflosen Nächten. Selbst eine Glühbirne in den Leuchter, eine Schraube in die Wand zu drehen, selbst davor hat er sich gedrückt. Als Frau habe ich mir nichts anderes als ein wenig Schutz, Geborgenheit gewünscht. Du warst meine zweite Chance im Leben. Du solltest die Entschädigung für das Unvermögen deines Vaters sein. Selbst dieser bescheidene Wunsch hat kein Gehör gefunden. Kannst du dir vorstellen, Dinçer, wie beängstigend es für mich war, jeden Tag in dir die Gestalt deines Vaters zu sehen? Du hast zwar gearbeitet, aber deine zurückgezogene Art, dein isoliertes Leben mit deinen Büchern. Alle deine Kameraden waren in einem Sportverein oder in der Kneipe, aber du hast die ganzen Abende am Tisch gesessen, hast aus Zeitungen Starbilder ausgeschnitten, hast in dein Heft geschrieben. Mir war das alles fremd. Und dich zu sehen, wie du um ein Kalb trauerst, war für mich wie ein Schlag ins Gesicht. In dem Moment wusste ich, auch als Mutter hatte ich versagt. Ich hatte dich nicht zu einem richtigen Mann erziehen können. Für solche Sensibilitäten wie deine gibt es im wahren Leben keinen Lohn. Du wirst immer als haltlos, als Nichtsnutz angesehen werden, wirst bei jeder Gelegenheit niedergemacht werden. Achtung und Vertrauen wird man dir nie schenken. Dafür ist dein Wesen zu schwach. Du wirst es schon am eigenen Leib spüren, wirst leiden. Als Ausländer, Gastarbeiterkind hast du schon als Verlierer angefangen. Mit Aktien, Eigentum, Sparbuch und als gestandener Familienvater hättest du der Welt zeigen können, dass du nicht klein zu kriegen bist. Und was machst du? Als ob das Lesen, Schreiben nicht schlimm genug wären, willst du noch ans Theater? Meldest dich für einen Theaterkurs in Köln an. Meine Pflicht als Mutter ist es, dich immer wieder daran zu erinnern, wer du eigentlich bist. Du bist ein Arbeiter. Verstehst du mich? Ein Arbeiter. Diese Menschen, die keine Ahnung von Mühe, keine Sorgen mit Geld haben, werden dich niemals aufnehmen. So wirst du in eine zweite Fremde in der Fremde einziehen und wirst für immer verloren unglücklich sein. Und wer soll dir dann die Hand reichen? Ich werde auch nicht jünger. Eines Tages, wenn du auf dich allein gestellt sein wirst, wirst du deine Mutter besser verstehen. Du wirst noch lange an meine Worte zurückdenken. Obwohl alles so einfach sein kann, nimmst du die steile Treppe, verleugnest deine Pflichten im Leben. Ach, Mutter, hör bitte auf, bitte, ich kann es nicht mehr ertragen. Nein, ich werde nicht schweigen. Ich habe genug geschwiegen. Seit ich das Haus deines Vaters betreten habe, schweige ich, weine kalte Tränen und keiner hört mich. Jetzt aber will ich nicht schweigen. Ich habe dich geboren, ich habe dir ein Leben geschenkt und du willst es nicht schätzen? Treibst deine Seele ins Belanglose? Lass mich jetzt wenigstens meine Enttäuschung, meine Wut zur Sprache bringen. Was bedeuten schon diese Worte, wenn ich an deine Zukunft denke? Für dich wird es viel bitterer sein. Ich habe vieles verloren. Wenigstens dich will ich behalten. Lass mich gehen, Mutter. Bitte löse diese Zügel von meinem Hals. Nein, du wirst nicht gehen. Du wirst hier bleiben. Ich habe dich geboren. Du bist ein Kind von meinem Blut. Du bist all das, was dein Vater nicht vorweisen konnte. Du bist meine zweite Chance im Leben. Alles andere wäre ein Verrat. Verstehst du mich? Dinja, verstehst du mich? Nein. Lila Blüten aus einem Traum. Tu mir das bitte nicht an, Mutter. Siehst du nicht? Ich liege hier wie ein müdes Tier und höre das Brennen der Wälder. Überall brennt es. Bitte, Mutter, tu mir das nicht an. Siehst du nicht das Geschwulst der Vergangenheit auf meinem Rücken? Die Schnittwunden auf meiner Brust? Wie lange soll ich das noch mit mir tragen? Ich wollte dich verstehen. Ich wollte dir näher kommen und fiel dabei immer tiefer in den Brunnen. So tief, dass manchmal kein Lichtstreifen mehr zu sehen war. Dich wollte ich entlasten. Nun spüre ich eine Fracht in mir, die unmöglich zu tragen ist. Darüber zu schreiben, versetzt mich in Scham. Aber ich muss darüber schreiben. Es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Als Kind habe ich mir oft deinen Tod vorgestellt. Hab mich unter der Treppe versteckt. Überlegt, wie es weitergehen kann, wenn du stirbst. Hab stundenlang still in dieser Kammer geweint, mich dort versteckt, wie ein Eichhörnchen, das von einem Marder verfolgt wird, habe um deinen halluzinierten Tod Trauer gehalten, alle Suchen, die in meinem Gedächtnis geblieben waren, wiederholt. Hast du das alles gesehen, Mutter? Du hattest nun einen Komplizen, der dir ein Stück Last abnehmen wollte. Hast du es gesehen, wie oft ich darunter erstickt bin? Diese Hilflosigkeit verbreitete Wut in meinem Gewebe, die nicht mehr ausgeschabt werden konnte. Ich bin dein Sohn, dein Henker. Ich hätte nie den Mut gehabt, dich so im Stich zu lassen und mich davon zu machen. Deshalb wäre es einfacher gewesen, wenn du gestorben wärst, ja. So dachte ich und habe mich dabei nie schlecht gefühlt. Die Vorstellung, ein Leben ohne dich zu führen, erleichterte meine Seele, meinen Körper, meine Träume. Habe mit allen Sünden, Schandtaten einen Prozess durchgezogen, dich verurteilt, mich freigesprochen. Die ganze Vergangenheit sollte mit einem Strich gelöscht werden. Einen Neubeginn habe ich mir gewünscht. Streunte wie ein Hund durch die Straßen, bin in Busse und Züge gestiegen, fuhr nach Berlin, nach Istanbul, habe lange Zeit in Sexkinos verbracht, habe beobachtet, wie Familienväter sich gegenseitig die Schwänze lutschten, das Ficken in versifften Räumen habe ich verfolgt, mich in Gaysaunen in Orgien positioniert, in den Morgenstunden noch die geöffneten Kneipen besucht, habe mit Besoffenen Gespräche über belanglose Dinge geführt, auf den Bänken in Cruising-Arenas mir das Stöhnen, das sich zwischen den Bäumen aufbäumte, angehört. Alles an Liebe, Neigung, Treue wollte ich aus meinem Leben wischen und dem Animalischen näher kommen. 1997 habe ich mein gespartes Geld in die Tasche gesteckt, bin nach Istanbul geflogen. Dort habe ich ein Bett in einem Künstleratelier gefunden. Doch mehr als Künstler lebten hier Transvestiten, Schmuggler, Huren, Zuhälter, Kopierer. Um ein wenig Geld zu verdienen, saß ich mit am Computer und habe Porno-DVDs kopiert, die ab 20 Uhr von dunkelhäutigen Kollegen in den dunklen Straßen von Pera vor Moscheen, Synagogen verkauft wurden. Die schmutzigsten verkauften sich am besten, sagte der Kollege, also haben wir die schmutzigsten oft kopiert. Die Menschen suchten für eigene Abgründe die passenden Bilder. Diese haben wir geliefert. In dieser Zeit habe ich mich auch mit Fischern und Taschendieben befreundet, mir ihre Geschichten angehört. Ich wollte mein Leben mehr als die Geschichte des guten Sohnes. Eine eigene, meine Geschichte schreiben. Heute noch sitze ich skeptisch vor meinen Zeilen, frage mich, ob mir das gelungen ist. Schreibe Gedichte, die keine Gedichte sind, beginne mit Romanen, die ich nach ein paar Tagen als gekünstelt empfinde, stelle meine Sprache immer wieder unter Verdacht. Auch in neuen Abschnitten im Leben nehme ich die Last, die ich von dir geerbt habe, auf meine Schultern. Wenn ich dir das alles erzählen würde, würdest du wahrscheinlich deine Augen senken, vieles davon nicht verstehen. Vielleicht mir den Vorwurf machen, dass dies alles nur selbstgebastelte Probleme sind. Hier werden wir nicht auf einen Nenner kommen. Dafür habe ich die Unschuld längst verloren. Wie Großmutter vor Jahren auf einer Pferdekutsche alles an Heimat, Besitz, Beziehung verloren hat, das Gleiche wünsche ich mir. Wie du dich nach deiner Einreise in Deutschland verloren gefühlt hast, so will ich mit meiner Geschichte auch beginnen. Ich möchte allen fremd bleiben, die von Sicherheit reden. Für diese Welt habe ich keine Zugehörigkeit übrig. Das alles denke ich, versuche meine Gedanken umzusetzen und stolpere immer wieder über deine gesenkten Augen, die mich aufhalten. Diese Blicke, diese stolzen, vor Dürre gespaltenen Blicke, auch dir hängt ein Hasenkadaver zwischen den Zähnen, sein Blut tropft auf deine Arbeitsschürze, ein paar lila Blüten leuchten auf dem Stoff. Mutter, warum tust du mir das an? Bitte, siehst du nicht, wie mich die Angst in ihre Faust nimmt? Ja, ich habe Angst. Angst um mein verpasstes Leben. Angst um meine Sprache. Angst, dass ich nie meine eigenen Gedichte schreiben werde. Angst, die geliehene Zeit im Wartezimmer abzusitzen. Wie oft war es mein Wunsch, dass diese Welt ihr Gedächtnis verliere, dass diese Fluchtgeschichten, diese Haltlosigkeit der Menschheit für immer in Vergessenheit geriete. Reißt alle Krankenhäuser ab, sodass keiner mehr diesen Anästhesiegeruch in die Lungen einatmen muss. Noch mehr, alle Patienten auf Intensivstationen sollen sterben. Auch alle Hilfsbedürftigen, damit der Rest der Menschheit von seinen Schuldgefühlen befreit ist. Damit die auch endlich beginnen, ihr eigenes Leben zu leben, damit alle den Ausgang aus diesem Labyrinth finden, damit niemand ratlos vor diesen lila Blüten auf Arbeitsschürzen stehen muss. Während ich solche Wahnvorstellungen hatte, schaute ich mir viele Kriegs- und Nachkriegsfilme an. Menschengefüllte Waggons, die Arbeitslager, die Gaskammern, alle, die schwach, nutzlos, anders waren, wurden hier entsorgt. Videokassetten mit Tierdokumentation habe ich abgespielt. Auf dem Bildschirm, Mutter, sprangen die Gazellen von dem steilen Ufer in den Mara, in dieses schlammige Gewässer. Viele wurden von spitzen Zähnen in die Tiefe gezerrt. Die letzte Sekunde über der Wasseroberfläche, dieser verschattete Blick der Gazellen. Dieser Blick hat sich hinein in meine Nächte gestochen. Er tat mir weh. Die Keksreste im Mund spuckte ich in ein Tuch. Brüllend habe ich geheult, wie ich mich für meine Gedanken geschämt habe. Bin dann in die Wälder gelaufen, habe nach Bambi gerufen. Bambi wurde zu einem Pseudofreund. Wir waren mit der gleichen Verwirrung ausgestattet. Auch dich habe ich gefragt, warum du nicht vorsichtiger warst, warum du dich vor die Waffe des Jägers gestellt hast. Aus Fürsorglichkeit wirst du bestimmt antworten, aber du siehst, wohin es geführt hat. Ich habe versucht, diese brennende Wunde mit Gedichten von Whitman, Pass, Brasch, Cavafis zu lindern. Es gibt keinen neuen Weg, es gibt keine neue Stadt, schreibt Cavafis, das verstehe ich. Ich werde hierbleiben müssen. Weiterhin wird das Blut auf den blauen Stoff tropfen. Weiterhin werden Hoffnungen hinter lila Blüten versteckt. Mutter, ich bin allen fremd, die von ihrer Heimat reden. Dinscher. So oft habe ich mir gewünscht, in einem Glauben oder an einem Ort Wurzeln zu schlagen. Aber dein Wind hat auch mich gepackt. Mit dem Alter weiß ich, es gibt kein Entwischen mehr. Nun bin ich auch ein Bürger keines Landes, keiner Religion. Und der Boden unter meinen Füßen wird immer eine klar definierte Geografie verfehlen. Vielleicht ist es gut so. Wer weiß. Mit der Grundschule habe ich auch die Moschee besucht, die arabische Sprache gelernt. Der größte Wunsch von Oma war, dass aus mir eines Tages ein Hodja wird. Drei andere hatten mit mir über Monate hinweg den Koran gelesen, ohne ein Wort verstanden zu haben. Man lernte zwar das arabische Alphabet, über die Bedeutung der Wörter wurde aber kein Wort gesprochen. Im Jahr 1993 gab es hier in der Nettetaler Moschee eine Abschlussfeier, bei der Oma im großen Saal vor hunderten Menschen auf mich zukam und mir ein Goldarmband schenkte. Eine gelungene Show. Es war das Goldarmband, das du mir ein Jahr zuvor im Sommer in der Türkei gekauft hattest. Ich hatte es dir einen Tag vor der Feier gegeben und einen Tag später vor der ganzen Gemeinde wieder geschenkt bekommen. Diese Inszenierung passte exakt zum gesamten Rahmen. Die beseelten Blicke der Menschen, die schönmalende, maßlos übertriebene Rede vom Hodja. Fast hätte er uns als die Propheten der Zukunft ausgerufen. Ein paar Jahre ging es so. Ich konnte fast alle Suren auswendig, wusste aber längst, in all diesen gestellten Zeremonien will ich nicht mehr die Marionette spielen. Zwischen mir und Gott war eine kaputte Brücke. In den Sommerferien in der Türkei war ich der Deutsche. Doch dahin gehörte ich auch nicht. Und in Deutschland? Dazu kann ich heute noch nichts sagen. Auch hier zwischen mir und dem Land ist die Brücke kaputt. Zu oft habe ich versucht, mich wie zu Hause zu fühlen. Oft klappt es nicht. Die Situation in der Fabrik habe ich ja schon beschrieben. 1998 besuchte ich einen Theaterkurs in Köln. Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Ich gehörte zur Sonntagsgruppe. Mein Sprachfehler brachte die Kurskameradinnen und Kameraden immer wieder zum Lachen. Das scharfe R konnte ich nicht rollen. Als Kind fand ich es noch amüsant. Wenn die Leute mich deshalb auslachten, als Jugendlicher schämte ich mich dafür. In meiner Gruppe waren viele Studentinnen und Studenten. In den Pausen haben sie von ihrem Studium, ihren Zukunftsplänen erzählt. Es war ein neues Milieu für mich. Ich hatte natürlich nicht viel zu sagen, mich interessierte auch mehr, welche Pläne andere hatten. Es wurden Berufe genannt, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Nach kurzer Zeit hatte ich doch ein gutes Gefühl in dieser Gruppe. Ich wurde aufgenommen. Zusammen haben wir Festivals, Ausstellungen, Kinos besucht, über Werke, Filme, Theaterstücke diskutiert. Mein Selbstvertrauen erreichte ein neues Level. Einmal verpasste ich den Zug und Shebnem hat mich mit zu sich genommen. Ich durfte bei ihr übernachten, habe mich schnell auf einen Dreisitzer gekrümmt. Sie kam in ihrer Unterwäsche zu mir, fragte, ob ich nicht mit ihr in ihrem Bett schlafen möchte. Ich fühlte mich wie zwischen zwei Spannbacken, konnte kaum atmen, hab nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe es schon vor langer Zeit geahnt, dass du schwul bist. Und lachend ging sie in ihr Zimmer zurück. Vor Kälte bibbernd lag ich weitere zwei Stunden auf dieser Couch. Danach stand ich auf und lief noch vor der Dämmerung um 4 Uhr zum Bahnhof. In den letzten Monaten war es sowieso schwierig für mich gewesen, jedes Wochenende ein Zugticket zu kaufen. Im Sommer konnte ich ja noch bei den Bauern ein wenig Geld verdienen, das Gesparte war dann aber bis zur Mitte des Winters ausgegeben. Diese 2 Gründe reichten aus, diesem Abenteuer die Kugel zu geben. Was ich vor ein paar Jahren, am Anfang meiner Lehre, von Fabrikarbeitern zu hören bekommen hatte, sagte mir jetzt eine Studentin der Kunsthochschule im gleichen Ton. Die Bildung spielt oft keine Rolle. Der Mensch ist immer dazu fähig, wenn seine Erwartungen nicht erfüllt werden, das Skalpell durch das Fleisch seines Gegenübers zu ziehen. Diese Verletzlichkeit in mir sollte mich auch in späteren Jahren begleiten. In anderen Theatergruppen, Literaturkreisen. Was am Anfang immer wie ein unermessliches Universum erschien, verwandelte sich in kürzester Zeit in ein enges Ghetto. Die Spielregeln blieben fast immer gleich. Wie es meine Natur ist, war das Finden der eigenen Sprache ein langer Prozess. In der Tasche bewegten sich 2 Sprachen. Aber waren es auch wirklich meine Sprachen? Ich wollte meine Gedanken, Gefühle so formulieren wie Dinscher, alles vergessen und etwas Neues erfinden. Hier kommt die Dichtung ins Spiel, dazu werde ich später schreiben. Vielleicht auch nicht. Das Schreiben hat mich gelehrt, dass es doch möglich ist, die Hülle zu vergessen und nach dem Kern zu suchen. Auch wenn dieses Suchen oft Pein und Zweifel auslöst, ist es immer noch besser, als mit einbetonierten Strophen zu leben. Der Mensch, ein Knoten, Dinscher. Das Jahr 1991. Die Stadtverwaltung baut im Dorf einen Container für Flüchtlinge. Etwa 10 kurdische Männer werden dort untergebracht. Der Polizist kommt in die Kneipe und fragt Vater, ob er mich als Dolmetscher mitnehmen darf. Papa stellt mich zur Verfügung. Von da an werde ich einmal in der Woche mit dem Streifenwagen abgeholt. Natürlich ein bisschen stolz. Die kurdischen Männer sollen eine Liste mit notwendigen Sachen einreichen. Ich führe die Liste. Socken, Unterwäsche, Herd finde ich noch okay. Dann sagt einer, Friteuse. Okay, ich weiß zwar nicht, was es ist, schreibe es mit auf. Ein anderer sagt, einen Lesesessel und eine Leselampe. Finde ich auch komisch, aber ich bin nur der Vermittler. Der Polizist fragt mich, ob der Lesesessel in Samt oder Seide sein soll, Leopardenmuster oder gestreift. Ich ahne, diese Fragen meint er nicht ernst. Ich streiche die letzten beiden aus der Liste. Schon nach 2-3 Wochen beginnen sie untereinander zu streiten. Neben dem Streifenwagen muss auch der Krankenwagen kommen. Ich soll im Krankenwagen sitzen, die anderen im Streifenwagen. Wie nennt man das? Schwanzkrieg? Der Jüngste hatte mit den anderen wetten wollen, dass er als Erster eine deutsche Frau in die Kiste schmeißen würde. Die anderen stellten das in Frage. Das Resultat waren gebrochene Zähne, aufgeplatzte Lippen. Ich wusste nicht, wie ich das alles übersetzen sollte. Nach der Entlassung liefen wir in einer Gruppe zusammen zum Container. Der Polizist kam in seinem Wagen hinter uns her und zeigte den Männern 2 Kühe, die hinten auf dem Feld grasten. »Die da! Könnt ihr ficken!« und fuhr zurück. So langsam begriff ich, wo Menschen zusammenkamen, endete jede Zivilisation. Jede Gerechtigkeit. Jeder kämpft um seine eigene Machtstellung. Jahre später spielen wir im Theater ein Stück über Bergarbeiter. Es soll die Ungerechtigkeiten im Arbeitermilieu, das Unvermögen der Gewerkschaften, die Verbitterung in der Gesellschaft widerspiegeln. Ich soll ein kariertes Hemd tragen? Die Kostümbildnerin holt eins. Auf dem Preisschild steht 150 Euro. So viel bekomme ich nicht einmal für die ganze Woche. Und das Mini-Honorar deckt noch nicht einmal meine Fahrtkosten. Aber ich mache mit. Als junge Ente denkst du ja, dass Ruhm und Geld hinter der nächsten Tür auf dich warten. Als ich mit meinen Gedichten zur ersten Lesung eingeladen wurde, vermittelte der Veranstalter als erstes, dass kein Budget für Honorare zur Verfügung stünde. Das alles bestärkte deine These, dass mein Weg kein richtiger sei. Oder vielleicht doch 50 Euro? Wir wurden auf der Bühne schön vorgestellt. Die Moderatorin und Moderatoren sprachen in hochmelodischem Ton über unsere Arbeit. Zum Schluss kam ein Glas Wasser und ein trockenes Dankeschön. So, Mutter, lernt man, dass innerhalb von Minderheiten wieder andere Minderheiten existieren. zwischen Friedenssprüchen, Predigten versteckt sich hinter dem Zaun wieder ein neues Gefecht, eine andere Art der Unterdrückung, Unterwerfung. So verstehst du, dass du allein geboren bist, allein sterben wirst. Deshalb suchst du weiter nach deiner eigenen Sprache, denn nur mit Hilfe der Sprache wirst du dich retten können. Hier wollte ich schreiben, wie ich dich manchmal töte. Ich töte dich mit einer Begierde, schamlos. Während du atemlos auf meinem Schoß liegst, bildet sich eine neue Haut auf meinem Fleisch. Die alten Fäden lösen sich auf. Mehr kann ich dazu nicht schreiben. Darf diese Seite leer bleiben? Oder doch? Ich will es doch schreiben. Dinscher. Wie oft habe ich deinen Tod halluziniert? Im Kindergarten, in der Schule, später an der Drehmaschine. Jedes Mal blockierte ein Knoten mir die Atemwege. Ich suchte nach stillen Ecken, um meine Tränen vergießen zu können. Papa sollte bitte zuerst sterben. Du würdest auch ohne ihn auskommen. Andersherum war mir das unvorstellbar. Über seinen Tod kamen mir ab und zu Szenen in den Kopf. In einem Traum trug ich ein Hasenkadaver im Mund. Du weißt, wenn der Jäger samstagmorgens mit einer Kiste voller Hasenkadaver die Kneipe betrat, lief ich nach oben, denn ich konnte mir diese schönen erlegten Tiere nicht anschauen. Du nahmst immer zwei, hast in der Küche zuerst nach dem Loch im Fell gesucht und dann mit der Messerspitze die Kugel herausgeholt. So eine Beute hing jetzt zwischen meinen Zähnen, hing über meine beiden Wangen wie der Schnäuzer eines orientalischen Märchenerzählers. Wir sind in der Türkei, im großen Haus meines Opas. Im Haus riecht alles nach Naftalin. Ich schlafe auf dem Balkon, zwischen Krügen und Weizensäcken. Der Muezzin ruft das Morgengebet vom Minarett. Es ist 5.20 Uhr. Ich höre deine Schritte, höre das Krähen der Hähne. Du beugst dich zu mir und flüsterst mir ins Ohr: Dincer, kannst du mich zu deinem Vater fahren? Ich stehe auf, wasche mir das Gesicht. Du wartest schon vorne im Hof, mit deinem vergilbten Koran unter dem Arm. Wir fahren den Hügel hoch. Die Schäferhunde bellen hinter dem Auto her. Die Tauben gurren auf den Telefondrähten. Die Glocken der Schafe schlagen ineinander. Anatolischer Steppenjazz. Nachdem wir über den Hügel gefahren sind, erreichen wir den Friedhof. Du schlägst deinen Koran auf, beginnst mit deiner geliebten Sure Yasin. In deiner Stimme höre ich das Zittern der Glasscherben. Auf dem Rückweg die gleiche Komposition. Die bellenden Schäferhunde, die gurrenden Tauben, die Glocken der Schafe, dazu deine zitternde Stimme. Dincer, wenn es soweit ist, will ich neben deinem Vater begraben werden. Ich gehöre immer noch zu ihm. Währenddessen ging im Osten die Sonne auf. Zwischen den Getriebegeräuschen der Dreschmaschinen lag nun deine Stimme. In deiner Stimme höre ich das Fallen der Gesteine von den Bergen. Ich erwachte. Auf dem Bauch und an den Hüften spürte ich feuchte Stellen. Dachte zuerst wieder an einen lästigen Samenerguss im Schlaf. Für mich war es jedes Mal unangenehm. Ich hob die Decke und der Gestank verriet, dass es dieses Mal nichts Erotisches war. Ich war wieder 3, 4, 5, hab wieder das Bett genässt, wie vor Jahren, als du weit weg von uns in einem Krankenhauszimmer lagst. Die Scham um die Sehnsüchte, Dincer. Du hast deine Sehnsüchte immer in Schweigen gehüllt. Hast gedacht, so könnte dich niemand durchschauen, niemand verletzen. Du siehst, nach Jahren versucht dein Sohn, aus deinem Schweigen Literatur zu machen. Grübelt, wütet, sucht, verliert. Ich habe dich fast immer unerschütterlich gesehen. Am Herd, in der Fabrikhalle, auf dem Feld, in Krankenhäusern, selbst wenn du auf der Intensivstation lagst. Meiner Mutter kann nichts passieren. So war der Gedanke deines Kindes. Ich habe deine stolzen Schritte auf dünnen Absätzen gehört, deine kurzen Atemzüge, den Lärm, den du bei der Arbeit gemacht hast. Aber wo blieb deine Stimme, Mutter? Du warst doch bestimmt mehr als meine Mutter. Wieso hast du es nicht gezeigt? Wurde es nie unerträglich? Wolltest du wirklich nie den Koffer packen und die Flucht ergreifen? Hast du dich nie in einer Zwinge gefühlt? Manchmal hörte ich dein leises Schluchzen am Küchentisch, manchmal dein Flüstern. Es kann immer noch schlimmer kommen. Gott soll uns davor schützen. Nichts war deine Antwort, wenn man dich nach deiner Abwesenheit fragte, alles gut. War es wirklich die Gelassenheit oder die Angst? Eine Pflichtkapitulation? Kleine Glücksmomente hattest du, wenn C&A ein Sommer- oder Winterschlussverkauf hatte. Dann fuhrst du hin und hast dir und uns ein paar Klamotten gekauft, mit dem gesparten Pfennigen einen neuen Topf oder eine Pfanne. Ging es dir auch mal durch den Kopf, für dich etwas von der durchsichtigen Unterwäsche, die diese leblosen Models im Schaufenster tragen, zu kaufen? Oder in einem Restaurant zu sitzen, nur für dich dein Lieblingsgericht zu bestellen? Du hast dir immer Gedanken gemacht, was wir oder die Gäste essen mochten. Selbst heute weiß ich nicht, was dir Freude bereiten könnte. Wie ist es, Mutter, wenn man sich mit all diesen Entbehrungen aus der Weltkarte löscht? Jetzt erzähle ich dir mal was, aber es bleibt unter uns, versprochen. Auch die Leserinnen und Leser sollen diese Passage so schnell wie möglich vergessen. Bitte. Es war in den Anfängen meiner Pubertät. In der Nacht wurde ich wach, musste pinkeln. Vor der Toilettentür hörte ich aus dem Wohnzimmer seltsame Geräusche. Ich ging nochmal zwei Schritte, sah durch den Türspalt den Papa auf der Couch liegen. Auf dem TV-Bildschirm hocken zwei nackte Frauen vor einem Mann, der seinen Schwanz wie eine Pistole gegen die Gesichter der Frauen hielt. Beide fingen an zu lutschen, zu stöhnen, simulierten eine Lust, die mir fremd war. In einem Bruchteil einer Sekunde dachte ich, dass du auch einer der beiden Frauen sein könntest. Danach habe ich mich natürlich in Grund und Boden geschämt. Mit gesenktem Kopf kletterte ich wieder auf mein Etagenbett. Aber auch im späteren Alter habe ich mich immer wieder unverhofft bei diesem Gedanken ertappt. Und weißt du, ich hätte es dir gewünscht. Ich hätte es dir wirklich gewünscht, dich wie diese Frauen auf dem Bildschirm zu fühlen, frei von Scham, nahe dieser obszönen Lust. Einmal in deinem Leben nicht die schweigende Ehefrau, nicht die aufopferungsvolle Mutter, nicht die funktionierende Fabrikarbeiterin zu sein, das hätte ich dir wirklich gewünscht. Alle Verpflichtungen, jede Moral in den Müll zu kippen und jeden, der einen Teil deines Lebens für sich beansprucht hat, zu enttäuschen, alle in die Pfanne zu hauen. Vielleicht würde ich dann heute nicht immer noch an diesem Rätsel sitzen. Nach meiner Geburt hat Oma dich aufgefordert, dass du nun als gestandene Mutter deinen Kopf bedecken solltest. Und du bist ihrer Aufforderung gefolgt. Sie war dominant, hat immer wieder über dein Leben Macht ausgeübt. Deshalb fühlte ich mit ihr nie eine Verbundenheit, mehr eine Wut auf sie. Und wütend war ich auch auf den Papa, der dich nicht in Schutz genommen hat. Wütend auf mich, auf alle. Einmal hast du mir erzählt, dass Papa mit einer deutschen Freundin nach Istanbul geflogen ist. Dir hatte er gesagt, dass er geschäftlich etwas erledigen müsse. Der Türke vom Reisebüro hatte dir verraten, dass er nicht allein geflogen ist. Eine normale Ehefrau würde fluchen, die Welt auf den Kopf stellen. Zum Schluss der Geschichte hast du nur ein wenig ironisch gesagt, dass er mich betrogen hat, war kein Drama. Das eigentlich Traurige ist, er ist zu mir zurückgekommen und ich habe ihn akzeptiert. Ich sehe dich wieder schluchzend am Küchentisch, deine Blicke in die Weite gerichtet, dein Pausenbrot kauernd, deinen schweren Gang, die langsamen Schritte, deine hängenden Schultern. Auch heute steht in jeder Tageszeitung, wie Familien aus diesem Grund zerfallen, dass es Mord und Totschlag gibt, Frauen sich das Leben nehmen, weil ihre Männer sie betrügen, und dann versuche ich deine Ironie zu verstehen, dein leises Schmunzeln. Vielleicht war dieses Schmunzeln dein einziger Widerstand, die Opposition gegen die Niedertracht der Welt. Für mich blieb dieses Schmunzeln das ewige Feuer. Immer wenn ich ihm zu nahe kam, verbrannte ich mir die Finger. Ich wollte dich vor diesem Feuer beschützen, bekam dabei selber Brandflecken, die ich endlich loswerden möchte. Hilft die Literatur? Das werden wir sehen, Mutter. Ist das Schreiben nicht auch der Zeitzeuge der Existenz, die sich immer zu wenig getraut hat? Die Haarnadeln, Dincer. Mal lag eine Handvoll Haarnadeln im Spiegelschrank, mal neben deinem Bett auf der Nachtkommode, mal in deiner Schürzentasche. Diese Haarnadeln immer in einem Haufen wie verbrannte Holzlatten. Ich kriege diesen Strohhaufen einfach nicht zusammen, schimpftest du mit deinen Locken. Den Kamm hast du vorher immer in das fließende Wasser gehalten, erst dann damit die Haare gekämmt. Es war immer schön anzusehen, wie du 3, 4 dieser Haarnadeln zuerst zwischen deinen Lippen nahmst und danach einzeln in das Haar stecktest. Manchmal wünsche ich mir einfach eine Glatze, sprachst du fluchend in den Spiegel. Dieser Satz erschreckte mich immer wieder. Unvorstellbar für mich. Du mit einer Glatze? Bitte nicht. Ich fand deine Haare immer wunderschön, tiefschwarz, gewellt. Und wenn du die Haare offen trugst, sahen die kleinen Locken wie Antennen auf dem Dach eines Wohnblocks aus. Wenn sie gekämmt waren, berührten deine Haare mit ihren Spitzen deine Schultern. Nie hast du sie länger getragen. Es gibt ein Foto. Da warst du erst 17, mit 2 anderen Mädchen beim Schneiderkurs in Uschak. Auf diesem Foto hängen deine Haare bis zu deinem Bauchnabel, wie die von Scheherazade. Meine Haare waren mal als Zopf faustdick. Schau mal, was davon geblieben ist. Die muss man auffangen, sonst ist der Rest auch bald auf der Flucht, flüstertest du in deinen Selbstgesprächen. Aha, du willst doch keine Glatze. Und die hier, die wissen auch nicht, wohin mit sich. Da wusste ich, du sprachst von deinen Antennenhaaren. Während du diese Gespräche führtest, stecktest du weiter die Haarnadeln an verschiedene Stellen. 2-mal im Jahr hast du deine Haare zu einem Zopf geflochten und mir die Schere in die Hand gedrückt. So, Junge, alles, was unter dem Haarband hängt, weg damit. Ungerne, aber gehorsam schnitt ich dein Haar ab. Eines Tages kamst du wieder mit der Schere. Ich sagte, dass ich deine Haare länger schöne fände. Und du gingst zurück in dein Schlafzimmer, kamst wieder mit einer Schatulle. Hier, nimm. Den hier kannst du behalten. Aber so lang kann ich die nicht mehr wachsen lassen. Mir fehlt einfach die Geduld. Wer soll denn diese Haare noch pflegen? Ich hab nicht mal die Zeit, die Haare ordentlich zu kämmen. In der Schatulle war ein Zopf. So lang, wie ich ihn bei dir noch nie gesehen hatte. Diese Haare hatte ich aus der Türkei mitgebracht und nach der ersten Woche Fabrikarbeit wusste ich schon, das wird nichts. So lang kann ich die nicht tragen. Hab die einfach abgeschnitten. Seit 25 Jahren ist der Zopf in dieser Schatulle. Frag mich nicht, warum ich ihn versteckt habe. Hier, du magst lange Zöpfe. Den darfst du haben. Schweigen. Mitte der 90er. Zusammen im Behandlungsraum. Der Orthopäde reiht die Röntgenbilder hinter der beleuchteten Wand auf. Nach diesen Bildern will er deinen Behinderungsgrad feststellen. Auf den Bildern sehen wir beide die Schienen, Schrauben. Der Arzt füllt ohne ein Wort zu sagen die Formulare auf seinem Tisch aus. Die Schienen, Schrauben erinnern mich an die Handvoll Haarnadeln. Eine Handvoll Haarnadeln neben deinem Bett, auf der Nachtkommode, im Spiegelschrank, wie verbrannte Holzlatten. Nach 2 Wochen kam das Gutachten des Arztes vom Amt. In der Mitte des Zettels stand das Ergebnis der letzten 35 Jahre. 70%. Duett in der Notaufnahme. Fatma und Dinçer. Dinçer, werden die Ärzte mir wieder wehtun? Und weißt du, wie alt Heidi heute ist? Nein, Mutter. Alles wird gut. Und lass uns einfach glauben, dass Heidi immer noch 8 Jahre alt ist. Ich wollte ihr neue Schuhe schicken. Das habe ich schon längst erledigt, glaub mir. Das Testament der Unschuld, Dinçer. Wenn die Leute dich fragten, wann ich mit dem Lesen angefangen habe, zucktest du nur mit den Schultern. Das mache ich auch, wenn mich Menschen fragen, wann ich mit dem Schreiben angefangen habe. Alle 2 Wochen kam der Musikkassettenhändler aus dem Ruhrgebiet in Papas Kneipe. Auf dem Tisch, neben dem Eingang, faltete er zuerst eine schwarze Samtdecke auseinander, dann stellte er darauf die neuen Musikkassetten aus. Nichts war für mich in der Zeit aufregender, als die kitschig-dramatische Literatur dieser Kassetten zu verinnerlichen. Es waren die 80er, wo das Pathos Gott spielte. Sängerinnen wie Bergen, Umkultum, Müseyen Senar, Cesar Naxu, posierten mit halb geschlossenen Augen. Alle wollten cool, weiblich, sexy wirken. Die wehmütigen Titel der Lieder nach und nach abzuklappern, was das für ein schönes Gefühl war, kann man nicht beschreiben. Ich durfte 5 Kassetten auswählen und anschließend den DJ spielen. Für Spieler, Alkoholiker und andere Gäste. Unerfüllte Lieben, unendliche Sehnsüchte, nicht heilende Wunden, Fremde, Blut, Hass, Intrige. Shakespeare hätte da nicht mithalten können. Im Rausch dieser Lieder habe ich mit 8 Jahren mein erstes Gedicht geschrieben. Titel: Das Testament. Wenn ich vor meinen schönsten Jahren sterbe, soll keiner weinen. Sagt meiner Mutter, ihr Kind war älter als die Berge, liegt jetzt wie eine Mohnblüte, verletzt und müde unter Gesteinen. Sag ich doch, was die Tragödie angeht, ist Hamlet im Vergleich zu mir von der Leitsorte. Dann kamen natürlich Schulzeit, Ausbildung, Bahnhöfe etc. Dein Sohn stand auf der Schwelle. Die eine Seite gehörte der Bohem. Bühne, Licht, Schminke, Bücher, Gedichte. Die andere Seite stand an der Drehbank vor fliegenden Spänen. Als Schüler habe ich Gedichte für die Klassenkameradinnen und Kameraden geschrieben, für die hoffnungslos Verliebten. Für Jungs habe ich mehr produziert, für ihre Hormone, die Purzelbäume schlugen, aber nicht die richtigen Worte für die Serenade fanden. Viele Poesiealben sind mit meinen Versen gefüllt. So eine Mission machte ich in der Klasse beliebt. Genau das wollte ich. Aufmerksamkeit. Liebe. Die Gedichte von Nazım Hikmet kannte ich schon. Dann, an einem trostlosen Tag, nachdem ich 2 Stunden vor der Scheibe der Intensivstation darauf gewartet hatte, dass du die Augen öffnest, sollte ich nach Hause gehen. So wollten es die Onkels in den weißen Kitteln. Auf dem Weg nach Hause bin ich vor einer Buchhandlung stehen geblieben. Hesse schaute mir in die Augen. Die Geschichte von Hans unterm Rad nahm ich mit. Ab dem Punkt wollte mir die Literatur zeigen, dass ich mit meiner Melancholie nicht allein dastand. Frisch, Lasker Schüler, Dostoevsky, Whitman, Bukowski, Bachmann und viele andere Autorinnen und Autoren nahmen ihre Plätze in meinem Zimmer ein. Allein das Lesen genügte nicht. Die bedichteten Orte, die Charaktere suchte ich weiter im realen Leben. Irgendwann war der Traum das Reale oder umgekehrt. Die erste Flucht nach Istanbul, die Seitengassen, der Aufenthalt in Slums, Freundschaften mit Fremden, stundenlang gesungene Lieder mit kurdischen Bauarbeitern. Mit jeder Begegnung fand ich meine bisherigen Zeilen unechter. So begann die Suche nach der eigenen, einfachen Sprache. Selbst heute bin ich der Meinung, meine Poesie könnte noch direkter sein. Wozu diese ganzen Floskeln? Damals und heute war und ist mir bewusst, dass meine Texte in akademischen Kreisen kein Echo finden werden. Sie werden Fetzen eines lyrischen Ichs bleiben. Mit Versen noch den Intellekt beweisen zu wollen, das erschreckt mich jedes Mal. Wenn du als Gastarbeiterkind die gesamte Jugend damit verbracht hast, deinen Lehrern, den Vorarbeitern, Dozenten etwas zu beweisen, dann steckt irgendwann diese Kerbe tief im Fleisch. Und für den Rest des Lebens kämpfst du damit, die Wunde zu heilen, dich zu befreien. Das Resultat meines kleinen Widerstands. Nichts kommt auf das Blatt, was auf meine Haut keine Spuren hinterlassen hat. Es geht nicht. Das Talent reicht bis hierhin, nicht weiter. Gedichte mit Enzyklopädiestoff unterfüttern, nach Moden handeln, der Welt zeigen, was der Türke noch aus der Rohmasse schöpfen kann, das alles hat hier nichts mehr zu suchen. Alles, was als Gedicht aufs Blatt kommt, sehe ich als Wiedergabe der Lieder, Gedichte, Bilder, die mich bis heute begleitet, betreut haben, mit dem Versuch, den eigenen Ton ins Arrangement zu mixen, Zeilen, die ihren Wert nicht in der Kunst, sondern mitten im Nabel des Alltags suchen. Deine Stimme, Mutter, die Stimme meines Vaters, die Stimmen aus der Kneipe, die Geräusche der Maschinen, sie alle haben mir ein Rohmaterial auf die Werkbank gelegt, an dem ich immer noch feile. Ob die Texte auch etwas taugen, keine Ahnung, sie gedeihen, wo sie ihre Erde gefunden haben, in den halboffenen Blicken der Sängerinnen und Sänger, in ihren wütenden Stimmen, auf der Schwelle, vor der Scheibe der Intensivstationen, im Trost, der uns durch das Wort durch das Schweigen neue Routen zeichnet. Das wären meine Worte, wenn ich heute ein neues Testament schreiben müsste. Was Klügeres fällt mir nicht ein. Mit meinem ersten Gedicht und meiner ersten Geschichte von meiner ersten Reise nach Istanbul werde ich auch dieses Buch beenden, Mutter. Das Lied der Mütter über ihre geflohenen, verlorenen Kinder. Ich bin der Riss auf diesem Dach, der Gürtel dieser Wolke, das Kissen auf dieser Schwelle, der Sattel auf der Fremde, der Schleifstein dieses Messers, der Einschnitt dieses Steins. Hört ihr das Dröhnen? Hört ihr es? Dieses Dröhnen, es füllt meine Gebärmutter mit seinen Samen. Sie fruchten in mir. Ich gebäre gesichtslose Kinder auf diesem kalten Boden. Sie fliegen, sie enden an euren Festungen. Hört ihr den letzten Atem dieser Pioniere? Hört ihr? Ich bin nicht mehr ganz, mir fehlt die eine lebende Seite. Hört ihr? Ich schreie mein Sehnen in die Welt hinaus. Meine Stimme, das verrostete Schloss eines vergessenen Lagerraums. Meine Stimme, weder in sich noch am Himmel findet sie ihren Platz. Mit meiner Hand streichle ich über die Bordsteine, es könnten auch seine Haare sein. Ich hätte ihn großziehen sollen, sage ich mir. Ich sage es immer wieder und jedes Mal blüht eine neue Glut auf meiner Brust. Wisst ihr, kein Kind ist erwachsen, bevor seine Mutter stirbt. Ich lebe noch. Hier auf diesem blinden Gestein warte ich. Den Teer mache ich zum Henna, den Frühling zum Winter, das Gesicht zum Laub. Wer bin ich? Wem gehöre ich? Der Tiefe der Wurzeln? Der Höhe des Himmels? Über meinem Kopf wehen die Fahnen, Hymnen werden gesungen und ich warte auf die ersten Schritte meines Sohnes. Ihr wollt es nicht hören? Ihr verschweigt mein Sehnen. Euer Schweigen dünkt die Eiterbeule in meiner Achsel. Ich werde hier bleiben. Ihr werdet mir immer wieder erzählen, wie groß und prächtig euer Land, eure Maschinen sind. Ich werde es hören und vergessen. Aus gedämpften Zimmerlichtern Ioniens werde ich mir Perlen auf den Hals reihen. Wisst ihr, wie eine brennende Wunde den Stein entzweien kann? Ich weiß es. Ich musste es erfahren. Jetzt, im warmen Zimmer, am knisternden Holz sitzen, dem Vaterland Stern auf Stern, Mond auf Mond, Größe und Pracht widmen. Das alles hätte ich machen können, hätte dieser Brand mir Ruhe gegeben. Es geht nicht. Keinen einzigen Tag hat das Schicksal selbst meine Haare geflochten oder den Schnee vor meiner Haustür geschaufelt oder die Kohle in meinen Ofen geworfen. Und wenn da jemand war, war die Rechnung untragbar. Ich sollte nicht nachtragend sein. Die Weltordnung wollte es so. Ich sollte über meine Trauer springen. Auf diese Trauer springen. Diese Trauer kleinstampfen. Mit väterlicher Stimme Furcht einjagen. Ja, das konnte eure Weltordnung. Entweder bleibst du der Lehm oder du gehörst dem Sumpf, sagten sie. Ich musste das Kind, das ich mit wunden Warzen gestillt habe, der Ferne verpfänden. »Gib ihn zurück«, rief ich. »Er füllt die Lücke in der Akte«, rief sie zurück. Ich blieb die harte Schale in ihrer Presse. Zuerst ließ sie mich stehen, mich, das verwundete Tier. Dann jagte sie mich weg, mit Tränengas, mit Diplomatie. Es nützte alles nichts. Ich kenne das alles nicht. Ich kenne nur mein Kind. Wisst ihr, kein Kind ist erwachsen, bevor seine Mutter stirbt. Ich lebe noch. Wisst ihr? Vor den Orangenplantagen das goldene Horn. Dincer. In meinem Atem rieche ich das Seufzen der Fischer auf der Galaterbrücke. Meine Schritte werden immer langsamer. Die Seitenstraßen von Beole sind heute Abend mit einer ungewöhnlichen Stille gepflastert. Ich laufe trägen Schrittes an hohen Gebäuden entlang. Ein armenisches Volkslied pfeift die Bordsteine glatt. Seltsam, diese Stille. Vielen Fenstern fehlen die Gardinen. Die Uhr an der Sankt-Antonius-Kirche stillt die eingeschlafene Renaissance. Auf das Ziffernblatt dieser Stadt sind mehr als 12 Geschichten geschrieben. Hier, auf diese Fläche, sind die letzten Samen des Sultans gefallen. Vor dem Geyhammam sitzen 3 kurdische Männer. Einer kämmt sich den Schnäuzer. Ich bitte um Feuer. Alle 3 greifen in ihre Taschen. Einer schenkt mir Streichhölzer. Ich zünde mir die Zigarette an. Ein paar Häuser weiter werde ich von einem jungen Mann angesprochen. Hier, auf dieser Fläche, zittern die entwurzelten Geister immer noch. Na, Kollege? In welchem Wasser bist du ertrunken? Na, Kollege, will ich antworten. Lass es aber sein. Wörter können scharf sein. Ich weiß. Er weiß es auch. Wie wäre es mit einem kleinen Fest? Da oben, in meinem Zimmer. Zeigt auf das Fenster eines zerfallenen Hauses. Vielen Fenstern fehlen hier die Mauern. Woher kommst du denn? Aus dem Osten? Diese Schlitzaugen. Aus der Mongolei, habe ich recht? Vielen Fenstern fehlen hier die Gesichter. Von der Reifensorte nehme ich das Doppelte. Aber dir mache ich einen erträglichen Preis. Ich schmunzle ihn an, gebe ihm eine Zigarette. In der Schachtel sind noch 5 Streichhölzer. Ach, wie großzügig. Dafür verpasse ich dir eine nette Massage. Erzähl doch was von dir. Nur mit Schmunzeln kommst du mir nicht weg. Ich hänge die Wörter an meine Stimme. Meine Wörter verkalkt, wie die Wäsche auf den Leinen. Ich bin nicht aus der Mongolei. Ein Eunuch hat mich in einem Korb auf die Wasser des Goldenen Horns gesetzt. Die Möwen haben es mir erzählt. Sie haben mich in all den Jahren mit Brot und Keksresten gefüttert. Nach 35 Jahren bin ich an Land gekommen. Wollte mich hier umschauen, wie es so ist, auf dem festen Boden. Du Schelm! Bist ja ein richtiger Witzbold. Ich mag Typen wie dich. Und wer hat dir die Sprache beigebracht? Die Möwen oder was? Nein. An keinem anderen Wasser der Welt rudern so viele Sprachen wie auf dem Goldenen Horn. Viele meinen, sie wurden vor Jahren weggetrieben. Aber nein, sie halten sich hier an ihren Geschichten fest. Du bist doch der Strichjunge, der in Palästen ordentlich verputzt wurde. So ähnlich. So könnte meine Geschichte aussehen. Weißt du, diesen Sommer werde ich heiraten. Muss noch ein wenig Geld sparen und nach der Hochzeit darf ich die Orangenplantage meines Vaters in Adana übernehmen. Er denkt, ich studiere in Istanbul. Längst abgebrochen. Ist auch egal. Hauptsache, ich kehre nicht mit leeren Taschen in die Heimat zurück. Aus seiner Tasche nimmt er ein geknicktes Passfoto heraus. Er zeigt mir das schöne Mädchen, unschuldig und unerfahren in seinem sanften Blick. Wünsche euch beiden viel Glück im Leben. Ihr werdet ein schönes Paar. Und lasst dir den Geist nicht zu tief zerstümmeln. Pass auf dich auf. Du redest schon wie ein Vater. Mit einem Fick wird es, glaube ich, nichts mehr. Ich gebe ihm die Zigaretten und die Streichhölzer. Nehme Abschied. Du, Großer? Ich heiße Sedat. Du kannst uns nächstes Jahr in Adana besuchen. Schmunzelnd nicke ich und laufe die enge Straße hinunter. In meiner Jackentasche ein Bild meiner Kinder. Damit wärme ich mir die Hände. Es ist schon Mitternacht. Flüstere ein Lied gegen die Möwenschreie. Die enge Straße führt mich auf einem Boulevard in Tophane. 2 verspielte Delfine im Bosporus ergänzen die Geschichte der Nacht. Hinter meinem Rücken reißen die Männer stöhnend die Wahlplakate von den Mauern. Am nächsten Morgen wird das Volk seinen Sultan wählen. Aber alles ist gut. Die Möwen haben ihren Himmel, die Strichjungen ihre Orangenplantagen, die Delfine den Bosporus. 3 Gründe, weiter an Märchen zu glauben. Der Traum. Fatma, das kleine Mädchen. Atemlos laufe ich über die weiten Felder, über die Hügel, springe über die Felsen, laufe durch die Pappelwälder, laufe zur Sonne. Der Wind reißt mir das Tuch vom Kopf. Ich laufe mit offenen Haaren. Meine Mutter darf mich nicht so sehen. So nackt, sie wird mich hauen. Aber jetzt laufe ich einfach weiter. Barfuß. Die Plastikschlappen haben sich von selbst aufgelöst. Unter meinen Sohlen sammeln sich Disteldornen. Immer mehr. Eine Schicht, zwei, drei. Ich werde größer, spüre dabei keinen Schmerz. Die Hornhaut schützt mich. Bis zur Sonne ist es noch zu weit. Am schwarzen Brunnen bleibe ich stehen, werfe die Holzlatten zur Seite, gehe auf die Knie, stecke meinen Kopf in das schwarze Loch. Meine Locken hängen wie gerupfte Girlanden in diesem Loch. Ich bin die Fatma, wo seid ihr? Ihr, all die Dämonen, hört ihr mich? Mehr als das Echo meiner hohen Stimme höre ich nicht. Die Älteren erzählen hier, dass unzählige Kinder in dieses Loch gefallen sind, weil sie nicht gehorsam waren. Viele Väter haben ihre Töchter hineingeworfen, weil diese nach der Hochzeitsnacht zurückgeschickt wurden. Das Blut fehlte auf dem Laken. Männer wollten Blut auf dem Laken sehen, die Kraft ihrer bohrenden Männlichkeit, ihre Macht. Die weiße Fläche der Sünde wurde mit einem dreckigen Opfer gefüllt. Viele haben sich in diesem Brunnen in schwarze Ziegen verwandelt, haben sich in Nachbardörfern verteilt, überfallen nachts die Träume anderer Mädchen, erschrecken sie, klauen ihnen den Verstand. So können diese Mädchen, untauglich für eine Ehe, niemals als Braut auf dem weißen Pferd zum Hof des Bräutigams getragen werden. So bleiben sie geschützt, unter missachtenden Blicken der Väter, Mütter, Geschwister, Nachbarn, aber geschützt bis zu ihrem Tod im Elternhaus. Von Dämonen, die das Bett der jungen Männer mit Schweinefett beschmieren und ihre Potenz aufsaugen, wird nie offen gesprochen, aber solche soll es auch geben. Dann höre ich den schwarzen Zug. Einmal die Woche fährt er hier durch, genau da, wo die drei Mandelbäume stehen. Ich stehe auf, lege die Holzlatten wieder auf den schwarzen Brunnen, laufe nun hinter dem schwarzen Zug her. In diesem Zug sollen Männer sitzen, einige davon sind Vaterlandsverräter. Die kommen hinter Gitter, werden dort verprügelt, bis ihre Seele aus ihrem Körper flieht. Andere fahren nach Istanbul, in diese große Stadt. Wenn man da einmal hinkommt, gibt es keinen Rückweg mehr. Diese Stadt soll Menschen wie Kaugummi kauen, das Blut aussaugen und dann schlucken. Das wissen alle. Aber eine andere Flucht vor der Armut gibt es auch nicht. Einige der Männer, die feste Hoden haben, dürfen weiterreisen nach Alemannia. Alemannia soll ein anderer Planet sein. Fliegende Kutschen, singende Kühe und tanzende Flüsse soll es dort geben. Der schwarze Zug fährt weiter. Er fährt aus meinem Traum. Ist auch gut so. Nie will ich in diesem schwarzen Zug sitzen. Nie will ich meine Mutter, meinen Vater, meine Brüder hier alleine lassen. Ich will auch nie heiraten. Die Männer wollen nur das eine Loch finden und ihr Ding da reinstecken. Das Blut auf dem Laken sehen. Ich lege mich jetzt in den Schatten des Mandelbaums. Ich bin ein wenig müde von diesem Traum. Im Schlaf habe ich vielleicht ein wenig Ruhe. Danach suche ich nach meinem Tuch. Mit offenen Haaren kann ich nicht nach Hause laufen. Mutter würde mich unten im Hof schnappen und mir eine klatschen. Vielleicht zwei, drei. Im Schlaf gibt es auch keine Ruhe. Das unendliche Zirpen der Grillen, der klebrige Rübensaft im Mund. Viele Kinder sind daran erstickt. Der militärische Marsch der Ameisen zwischen meinen dünnen Beinen. Liebe Welt, kannst du bitte stehen bleiben? Bitte, musst du dich immer drehen? Mir ist schwindlig. Bleibe bitte für einen Moment still, bitte. Im Schlaf lerne ich neue Sprachen. Die Eidechsen, die Steine, die Kräuter, alles hat seine eigene Sprache. Ich rede mit allen in einer gebrochenen Sprache. Sie verstehen mich, antworten auf meine Fragen. Dann drehen sich alle mit dem Rücken zu mir, schließen einen Kreis, erzählen über mich. Die Eidechsen. Wie schön klangvoll diese Stimme ist. Als ob die verruchten Seelen in heiligen Bädern von Neuem gesegnet werden. Diese rosenduftende Stimme, die die schlafenden Blüten des Glaubens zum Gedeihen erweckt. Diese Erde ist zu trocken, unfruchtbar. Diese Stimme wird wie alle anderen eines Tages mit diesem schwarzen Zug verschwinden und nie mehr zurückkehren, wie die Kinder, die hinter dem ergreifenden Klang des Flötenspielers hermarschiert sind. Das Dorf wird all seine Kinder verlieren. Die Mütter und Väter werden nach ihren Kindern suchen. Wie der Nordstern werden diese Kinder nicht mehr zu finden sein. Die Steine. Unter diesem Himmel klingt diese Stimme wie die Saiten einer Harfe, die von einem traurigen Engel gespielt wird. Hier ist Anatolien. Hier ist die Steppe. Hier werden die schönsten Märchen erzählt. Hier müssen die Kinder früh ihre Flügel ablegen. Die Kräuter. Die Stimmen dieser Kinder rieseln vom Himmel herab, fallen als Tau auf unsere Körper. Es sind wunderbare Stimmen, einsame Stimmen, wehende Stimmen, Stimmen, die wie Saat Geschichten auf die Erde streuen. Einige dieser Geschichten schlagen Wurzeln, gedeihen, einige trocknen aus, gehen im Schweigen der Zeit verloren. Es sind wunderbare, einsame, wehende Stimmen. Fatma, ich war einmal. Ich war einmal in einem Land, wo die Wasser in die Risse der Erde mündeten. Ich war in einem Märchen, wo der Schnee bis zur Brust lag. Dort gab es Stimmen, sie kannten jedes Geheimnis des Lebens. Der Wind hat mir fein die Haare gekämmt. Die Erde hat meine Wunden geheilt. An einem trüben Mittag, an dem ich den Kranichen meine fröhlichen Lieder sang, hörte ich aus der Ferne die Tanzmusik. Sie wurde immer lauter und lauter. Ich sah mich zwischen meinen Zehen, die Wolle der Teppiche. Ich sah mich in einem Brautkleid neben einem Mann. Ich sah mich mit einem ängstlichen Blick in einem schwarzen Zug. Mich in einem blauen Kittel vor einer donnernden Maschine. So habe ich mein Märchen im Licht einer Kerze gestrickt. Fatma, wo zum Teufel steckst du wieder? Das ist die Stimme meiner Mutter. Sie hört sich wieder frustriert an. Aber was sucht sie jetzt in diesem Traum? Bestimmt hat sie wieder die Tannenzapfen, die Balken im Hof angezündet. Das Feuer berührt bestimmt schon den Himmel. Entweder muss die Wäsche gekocht oder das neue Holz gestapelt werden. An solchen Tagen darf ich nicht zur Schule. Wofür braucht ein Mädchen die Schule? Bald wird es eine Frau, dann wird es heiraten, seine Kinder gebären, dem Mann die Füße waschen. Ja, vielleicht hat sie recht, ich weiß nicht. Aber zuerst muss ich mein Tuch finden. Atemlos laufe ich zurück, über die weiten Felder, über die Hügel, springe über die Felsen, laufe durch die Pappelwälder. Am Wegrand steht ein alter Mann mit einem Gehstock im weißen Gewand. Komm her, mein Mädchen! Seine sanfte Stimme zieht mich an, wie gefesselt stehe ich vor ihm. Er legt seine Hand auf meine Stirn. Mein gutes Mädchen, genau hier liegt ein Brutnest. Da wird bald ein Adler schlüpfen. Dieser Adler wird zu früh das Nest verlassen. In seinem Schicksal sehe ich einen weiten Weg, einen anderen Himmel und sehr viel Einsamkeit, mehr als ein Menschenkind ertragen kann. Diese Einsamkeit wird von Tag zu Tag wachsen. Sie wird die Wurzeln der Bäume aus der Erde reißen, Häuser bauen, unter Trümmern bleiben, sehr viele Tränen vergießen, aber auch dieser Welt eine Geschichte hinterlassen. Ein Märchen. Hier ist dein Tuch. Nimm es und laufe zu deiner Mutter. Sie braucht dich. Während ich die Spitze des Tuches um meinen Nacken wickle, löst sich der alte Mann in Luft auf. Ich stehe im Hof, sehe meinen Vater auf dem Boden liegen, sehe den Ochsenwagen, die Stadt, ich flicke Teppiche, meine Hände sind wund. Ich sehe das Fahrrad, den Mann mit dem riesigen Kopf. Er will das Blut auf dem Laken sehen. Ich lasse das kirschrote Blut fließen. Jetzt darf ich in den schwarzen Zug steigen. Der Adler ist nun geschlüpft. Ich fahre den weiten Weg, stehe unter einem fremden Himmel. Eine neue Einsamkeit empfängt mich. Sie riecht nach Eiche, nach Kohle, nach Maschinenöl. Ich höre tausend Stimmen. Alle rufen nach Fatma. Mein Name steht auf tausend Papieren, die ich mit zitternder Hand unterschreibe. Ich sammle Zweige, baue mein eigenes Nest. Aus dem Traum wird ein Märchen. Ein Traum oder ein Deutschlandmärchen? Eine Theaterbühne in Deutschland. Fatma trifft Ophelia. Ist das meine Heimat? Mein ganzer Verdienst? Ist das der Preis nach allen Entbehrungen? Fatma, das Leben kannst du nicht in Truhen schützen. Hat man es dir nicht gesagt? Wie hat man gesagt, arbeite und verdiene dein Geld? Hat man mich belogen? Die Lüge ist das Raster unserer Geschichte. Die Zweige, die Blätter wissen es. Du müsstest es auch wissen. Aber woher hätte ich das wissen sollen? Schweigen bedeutet hinnehmen. Schweigen bedeutet Kapitulation an dieser Front. Wem gehört nun die Schuld, diese kurzatmige Vergangenheit? Wer hat sie so geschrieben? Fatma, schau in den Spiegel, in dein Bett. Schau ins Dunkle der Nacht, in der du liegst. Ja, bin ich der Nehmer oder der Geber? Du bist das Selbstbildnis des Traums, die Blüte der welken Nelke. Die wollten immer mehr, immer mehr. Der Adler ist müde. Fatma, du hast den Schlamm in das klare Wasser gerührt. Siehst du? Dein Gesicht ist verschwommen. Och, diese Fracht ist so schwer. Der Blick in die Wahrheit ist die höchste Last der Seele. Weder der Himmel noch die Erde werden es tragen können. Hier ist der Nabel eines Kreises. Hier wirst du dich drehen, dich suchen, dich verlieren, vielleicht wiederfinden. Du stirbst, lässt sterben, mit allen Varianten des Verlusts wirst du geprüft. Über dir fliegen Falken, Spatzen. Hinter dem Vorhang deines Auges beginnt jeden Tag ein neuer Flug. Letzte Szene, Ophelia. Hier ist es so. Auf einmal bist du das Holz des Feuers, die Tinte deiner Schrift, der Schlüssel des Schlosses, das Tor deines Traums. Hast nur diesen Willen, leben, weiterleben, atmen. Deshalb betrittst du wie ein Wild jede Falle. Stellst dich vor jede Niederlage, kniest vor jedem Messer und wirst doch wieder Wind, um das Leben nicht zu verpassen. Du besingst die Stacheln des Kissens, baust Schaukeln auf deinem zungenlosen Willen. Mit einer Haut, die dir verborgen blieb, gehst du auf Reisen. Das Unkraut an Wegrändern sammelst du in einem Mörser, trägst es auf deine wunden Brustwarzen auf. Die Gesichter, die du nicht küssen durftest, sammelst du in einem eingeschlagenen Spiegel. Hier ist es so. Hier glüht die jahrhundertealte Bescheidenheit des Frauseins. Hier wird sie zur Asche, zum Staub. Es kommt der Tag, da erwacht der Drache aus seinem Schlaf, breitet die Flügel aus, sucht nach einem unbewohnten Himmel. Er schöpft neue Geschichten aus seinen wunden Stellen. Geschichten wie du, wie ich. Nur die Geschichte kann die Wahrheit sein. Nur sie kann diesen Eisberg zersprengen. Fatma, ich gehe auf eine neue Reise in eine andere Gegenwart. Pass auf dich auf. Epilog. Fatma. Fatma ist mein Name. Ich bin die Mutter von Dincer. Hier am Himmel Deutschlands schweben unsere Geschichten. Meine und meinesgleichen. Ich beobachte die Menschen auf der Straße, Menschen mit ihrer Eitelkeit, als ob sie Berge versetzen könnten, als ob sie Meere überquert hätten. Wir werden auch immer wieder klein gemacht. Wir hätten uns nicht integriert, heißt es. Wir wären ungebildet und immer nur Arbeitstiere geblieben. Ja, was soll ich sagen? Mehr wollte man nicht von uns. Natürlich hätten wir vieles besser machen können. Aber ich frage euch jetzt, wenn du auf diesem Planeten nur ein Baum ohne Wurzeln bist, wie weit kannst du deine Äste strecken? Unsere Aufgabe war es, die Arbeit zu erledigen, die man uns vorgelegt hat. Wir wollten ein bisschen Geld verdienen und zurückgehen. Aber diese Verlockung macht dich unersättlich, undankbar. Bitte glaubt nicht, dass wir keine schöneren Träume hatten. Ja, die hatten wir. Es waren schöne Träume. Sagt, was ihr wollt, aber bitte nicht mit herablassenden Blicken. Macht ihr es besser, schöner? Fatma ist mein Name, die Gastarbeiterin, die Akkordbrecherin. Alles, was bei mir keine Sprache fand, soll auf euren Zungen die Saiten aufschlagen. Wenn ihr mir erlaubt, will ich euch einen kleinen Rat geben. Wir haben blind danach gestrebt, den Schmerz der Entwurzelung mit Eigentum, mit Geld zu heilen. Vergebens. Ihr sollt besser leben, freier, ohne Ängste. Jede Last, jeder Schmerz ist vergänglich. Traut euch! Habt keine Angst vor dem Leben! Ach, Dincha, ich bin müde. Setze diesem Märchen einen Punkt. Ah, und weißt du, ob Heidi schon die Schuhe bekommen hat? Danksagung. Dieses Buch zu schreiben, war wieder eine neue Reise für mich. Eine Reise, auf der ich wieder und wieder in den Spiegel schauen musste. Um das nackte Bild von sich selbst zu akzeptieren, braucht man manchmal Jahre. Manchmal reicht auch ein ganzes Leben dafür nicht aus. Ich habe versucht, Ihnen eine Geschichte zu erzählen, mit allen Marotten und Verwirrungen. Ich hoffe, sie schafft es, sie in eine neue und doch bekannte Welt zu locken. Nun ist es auch Ihre Geschichte. Für Wolfgang, Aische, Yılmaz, Fatma, Nikola und alle, die mit Körperkraft und Schweißperlen auf der Stirn, mit Verstand und Gewissen, versuchen, das Leben für sich und für alle erträglicher zu gestalten. Euer Dincer.